Und Alter, nicht wieder Jodorowsky. Da war ich echt pisst, dass du Jodorowsky nichts abgewinnen kannst, dass du Jodorowsky schlecht machst. Aber was den Meister des Surrealismus. Johannes. Ja? Glaubst du wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir brauchen einen weiteren Podcast. Aber wenn wir einen Podcast machen, dann müssen wir irgendwas finden, was uns beide interessiert, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Wie wär's mit einem Filmpodcast? Dann kannst du ein bisschen schlaumeiern, ich kann ein bisschen schlaumeiern. Und ja, aber wir haben überhaupt nicht den gleichen Filmgeschmack. Das stimmt. Aber das könnte das Interessante sein. Ich werf dir Filme zu, die du nie gucken würdest, und du wirfst mir Filme zu, die ich nie gucken würde. Das heißt, Musicals aus den 50ern? Ja. Und irgendwelche popkulturellen Referenzen aus Japan aus den 60ern, ja, die ich nicht kenne? Oh Mann, das wird aber für eine Menge Streit sorgen, oder? Oh Gott. Ja, dann lass uns mal loslegen. Yay! Herzlich willkommen zur 200. Episode. Und wer von Anfang an zugehört hat, hat erkannt, was wir gerade gemacht haben. Und ich habe keine Ahnung gehabt, dass Flo damit anfangen würde. Aber erstaunlich viel von unserem Intro, das wir in den ersten paar Episoden hatten, habe ich noch im Kopf gehabt. Du warst noch voll textsicher. Total cool. Krass, Mann. Und Mann, Wahnsinn. 200 Episoden. 200 Mal. Ja, bitte. 200 Mal über Filme streiten, 200 Mal über Filme freuen, yes. Sich an Filmen ergötzen, Spaß haben. Es war ein wilder Ritt, oder? Ich hatte mindestens 199 Episoden lang Schweiß auf der Stirn, ob das überhaupt was wird, ob die Episode interessant wird, ob wir das hinkriegen, diesen Film auch nur annähernd interessant zu erzählen oder uns darüber zu unterhalten. Es ist jedes Mal nicht ganz leicht, finde ich. Es ist jedes Mal ein Abenteuer gewesen, und es war jedes Mal auch so, ja, also es gab viele Momente, wo wir dachten, oh, ist das ein cooler Film? Also wenn wir uns gegenseitig Filme zugeworfen haben, die der andere nicht kannte. Ja, ja, genau. Und vor allem ist mir das immer mal passiert, dass wir einen Film hatten, der total gut war, den ich total toll fand. Und dann ist das Gespräch so schwierig über den Berg zu kriegen, aus irgendwelchen komischen Gründen, während andere Filme, die ich zum Kotzen fand, da haben wir uns gegenseitig Bälle zugeschmissen wie sonst was. Wir machen ein bisschen Vorbereitung, wenn wir unseren Podcast machen. Aber ein bisschen. Aber wir sprechen uns vorher tatsächlich nicht viel ab. Das heißt, wir treffen uns beide mit Überraschungen. Wir wissen, wenn wir anfangen, wenn wir loslegen, wissen wir nicht, wo die Reise hingeht. Und ich habe auch immer das Gefühl, das funktioniert so, weil die Episoden sind überraschend. Es ist cool, also ihr hört in unseren Episoden wirklich live mit, wie ich überrascht bin von einer bestimmten Meinung, die Johannes hat. Ja. Oder von auch Sachen, die er recherchiert hat, von denen ich nichts wusste. Das kommt halt auch oft vor. Wir recherchieren auch ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ja. Und es macht unglaublich Spaß, sich überraschen zu lassen von dem, was Johannes findet während einer Episode oder was er davor gefunden hat. Ja, oder andersrum, wenn du tatsächlich Sachen gefunden hast, die ich gefunden habe, und wir uns da gegenseitig so die Türklinke in die Hand geben können. Ja, auch das finde ich auch geil. Immer sehr schön. Wie ihr hört, wir werden heute nicht über einen Film von Hitchcock oder von Ingmar Bergman oder so reden, sondern wir reden heute einfach über unser bisheriges Oeuvre und sind total bescheiden dabei. Das ist unsere absolute Narzissten-Episode. Ja. Wir werden uns gegenseitig ein bisschen streicheln und sagen, wie toll wir das alles finden, was wir hier machen. Vielleicht werden wir auch ein bisschen drüber streiten, wie schrecklich wir das finden, was wir uns gegenseitig vorgeworfen haben. Vor allem wird es, glaube ich, eine Episode interessant für euch, um rauszufinden, was unser Katalog hergibt. Vielleicht gibt es hin und wieder einen Hinweis, welche Episode ihr noch gucken müsst, also hören müsst, weil ihr nicht darauf geachtet habt, weil ihr verpasst habt, und wir euch vielleicht darauf nochmal stoßen, dass ihr doch unbedingt die Episode über die Frühzeit des Films einmal anhören müsst. Ja. Ich hoffe, die Episode wird nicht zu viel nur Fanservice für unsere treuen, langjährigen HörerInnen. Immerhin seit 3 Jahren machen wir das Ding. Ne? Wir haben im Januar 2021 haben wir angefangen, haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Hoffentlich wird es nicht nur Fanservice für die, die uns sowieso schon lange folgen, sondern auch für Leute, die durch Zufall neu eingeschaltet haben. Wobei ich glaube, wenn du neuen Podcast einschaltest, hörst du nicht als erstes die Jubiläum-Episode. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also herzlich willkommen, du einer Zuschauer, der du das erste Mal in diesen Podcast reinhörst. Aber wir hoffen, wir finden eine gute Mischung, um für uns so ein bisschen zurückzublicken, weil ich glaube, das ist tatsächlich, also wie gesagt, das ist eine Ego-Episode. Das ist für uns auch einfach nochmal so Revue passieren zu lassen, was wir in den letzten 3 Jahren da überhaupt alles gemacht haben. Und ich bin hyped. Ich auch. Hoffentlich auch für unsere Fans, die viele Episoden gehört haben, die denken, ja, ach ja, schön, sich daran zurückzuerinnern oder ja, daran oder ja, sich drüber freuen über Filme, die sie durch uns entdeckt haben. Oder aber, über Filme, die wir besprochen haben, weil ihr sie eingereicht habt. Oder so. Wir haben auch wirklich ein paar tolle Filme vorgeschlagen bekommen und wir sind sehr dankbar darüber. Aber hoffentlich auch eine Episode für Leute, die zum ersten Mal einschalten und so ein bisschen mitkriegen, worüber wir alles reden. Denn um das gleich zu sagen, also was wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben, das ist echt eine wilde und bunte Mischung. Weil ja, zum einen wir einen total unterschiedlichen Filmgeschmack ja, haben und zum anderen aber auch, weil wir halt von ZuhörerInnen Vorschläge gekriegt haben, die wir gerne umgesetzt haben, wo wir auch komplett auf neue Sachen ja, außerhalb unserer Bubble gestoßen sind. Wir hatten Gäste, die uns nochmal ganz andere Sachen dagegen entgegengeworfen haben. Und wir haben Stunden auf meinem Balkon verbracht, um zu diskutieren, was jetzt als nächstes passen würde. Und so haben wir es doch geschafft, wirklich, wenn ihr zum ersten Mal hier einschaltet, in unserem Podcast, um kurz Werbung für unseren Podcast zu machen, den ihr gerade hört, was total absurd ist, ja, in unserem Podcast gibt es wirklich eine riesige Bandbreite von den ersten Stummfilmen der Filmgeschichte bis hin zu Filmen, die ein halbes Jahr alt sind. Ja. Von niedlichen, kitschigen Komödien bis hin zu knallharten Horrorfilmen. Ich glaube, wir haben eine echt wilde Mischung. Und es geht dabei nicht nur amerikazentristisch oder eurozentristisch, sondern dank Plor, also man muss es sagen, nicht meinetwegen, sondern wirklich, weil Plor ein Faible dafür hat, auch in Japan, in Nordkorea, nee, nicht Nordkorea, doch Südkorea. Nordkorea auch. Doch, war Nordkorea. Wir waren in fucking Nordkorea. Wir haben auch einen nordkoreanischen Film. Auch den findet ihr bei uns. Ja, Wahnsinn. Also wir haben wirklich versucht, ein bisschen weltweit zu sein, aber wenn man auf der Webseite sich umschaut, dann kann man hier so ein bisschen reingucken, welche Genre haben wir besprochen, welche Jahrzehnte und so weiter. Kann man alles auswählen als per Dropdown, um sich das alles anzuschauen. Und wenn man sich die Herkunft anschaut, dann weiß man, okay, wir haben 132 amerikanische Filme besprochen. Es ist, naja, ne? Also wenn man jetzt russisches Kino auswählt, da findest du 2. Ja. Es ist nicht das so stimmt, viel. Aber wir bemühen uns so ein bisschen divers. Wir versuchen es. Und wir scheitern dabei und ihr könnt uns beim Scheitern zuhören. Und genauso, ach, wir haben viele Klassiker drin. Wir reden echt über so Filme, die man wirklich, also die in jedem Filmkanon drin stehen, sowas ja, wie 12 Angry Men, die 12 Geschworenen. Ja. Oder auch, aber keine Ahnung, jetzt Terminator. Die Blues Brothers. Die Blues Brothers. wir reden über die Indiana Jones Filme und wir ja, reden über Der Zauberer von Oz und letztes Jahr in Marienbad und Außer Atem von Jean-Luc Godard. Wir reden aber auch über vermeintliche und echte Perlen, die so ein bisschen verschollen sind. Wir hatten, Johannes hat mir irgendwann mal... Mama Mia? Das ist jetzt ein Beispiel für einen großen Mainstream-Film der letzten 10, 15 Jahre. Johannes hat mir irgendwann mal Conceiving Ada vorgeworfen. Conceiving Ada, meine Güte. Ich habe den so lange, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dir damit auf den Sack gegangen bin, dass ich rausfinde, welchen Film ich da suche. Ja, du hattest nur Bilder im Kopf, ne? Genau. Und du wusstest, es geht irgendwie um Zeitreisen und um Cyberspace und so. Genau. Und es war komplett unklar. Und dann haben wir beide, saßen wir da und haben versucht herauszufinden, welchen Film hat Johannes da so vernebelt in Erinnerung. Viel zu wenig davon wirklich live on tape. Wir haben einfach stundenlang danach, nach dem Recording noch gesessen und gesucht, wir hätten es alles aufnehmen sollen. Es war ja, wirklich stimmt, lustig, weil diesen ich wirklich versucht Film habe, zu finden, genau, diesen Film zu finden. Und dann habe ich ihn gefunden irgendwann und dann haben wir ihn geguckt und es stellte sich heraus, dass es vielleicht nicht unbedingt der beste Film war, aber wahnsinnig geiles, experimentelles Ding. Ich war dir so dankbar dafür, dass du diesen Film ausgesucht hattest, weil das war so ein Fundstück, ne? Ja. Mit Cyberspace, mit Ada Lovelace, ja, gespielt von Tilda Swinton. Ja, Wahnsinn. Und dann auch noch mit einem Gastauftritt von unserem liebsten Trogi, nämlich Timothy Leary. Ja. Also wirklich so eine ganz, ganz wilde Mischung aus den 80ern, 90ern. Irgendwie History, Drogen, Cyberspace und alles durcheinander gemischt und Mathematik. Und deswegen habe ich den noch auf die Liste gepackt, der Filme, bei denen ich echt dankbar war, dass ich sie dank ihr gefunden habe. Echt? Der steht auf dieser Liste. Oh mein Gott. Ja, um das gleich aufzugreifen, wir haben kleine Listen vorbereitet mit Filmen, die eine bestimmte Richtung eingeschlagen haben, von denen wir nicht geglaubt hätten oder was auch immer. Und Fundstücke, für die man dem anderen sehr dankbar sind, ich habe auch ein paar aufgeschrieben. Bei mir steht ganz oben, I'm thinking of ending things. Ach, schön. Was wirklich, ich habe dir so den Kopf abgerissen am Anfang und dann im Laufe des Gespräches hat sich da so ein bisschen was entwickelt und am Ende habe ich ihn irgendwann nochmal geguckt mit meiner Freundin und ich habe echt gedacht, wow, super geiler Film und auch die ganze Zeit gedacht, wie konnte mir das entgehen? Ja. Weil der Film einem das beim ersten Gucken überhaupt nicht zugänglich macht, worum es in dem Film eigentlich geht oder welche Handlung da eine Rolle spielt. Und wenn man dann recherchiert hat und dann eine eigene Meinung darüber entwickelt hat, was der Film einem vielleicht nahebringen könnte, dann kann man beim zweiten Mal gucken, einen völlig anderen Film sehen. Und die ganze Zeit denken, mein Gott, natürlich, der hat die gleichen Pantoffeln an, natürlich ist das der, weißt du, solche Sachen. total krass. Das war auch so ein schönes, nicht Selbstfindungsgespräch, sondern ja. Filmfindungsgespräch, weil wir während diesem Podcast so ein bisschen so eine Genese hatten, der Erkenntnis, was ist gut an dem Film, was ist weniger gut. Ja, ja, genau. Und das ist eine der Episoden, wo ihr Johannes wirklich zuhören könnt, wie es in ihm während des Gesprächs rattert und wo er nochmal dreimal seine Meinung ändert, was total geil war. Was sowieso total cool ist, dass du dann nicht so stocksteif in die Gespräche kommst, sondern oft auch mit dem Gedanken, Flor, bitte sag mir, was an dem Film besonders ist. Ich versuch's ja zu verstehen, ich will es ja auch verstehen. Mhm. Und da hat es, glaube ich, in dem Gespräch ganz gut geklappt, dass dieser Erkenntnisprozess stattgefunden hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch abgelaufen ist, aber ich glaube, ich habe am Anfang dir wirklich den Kopf abgerissen und gesagt, was für eine Scheiße. Ich verstehe nichts und ich will, dass im Film mir wenigstens eine kleine Anleitung gibt. Und am Ende habe ich gedacht, ja, warum brauche ich die Anleitung? Ich kann mir ja meine eigenen Gedanken machen und dann vielleicht einfach nochmal gucken, wenn ich dann ein Gefühl dafür habe. Und dieser Film war eigentlich nur eine Notlösung, ne? Also ich mochte den total, aber es war in einer Urlaubszeit und wir haben gesagt, oh, wir haben nicht so viel Zeit, uns gut vorzubereiten. Stimmt. Und groß die Filme rauszusuchen, lass uns einfach nehmen, was gerade aktuell auf Netflix läuft. Ja. Und da habe ich gesagt, oh ja, auf jeden Fall I'm Thinking of Ending Things, der ist total geil. Ja. Und das war noch die Zeit, in der wir zwei Filme pro Episode gemacht haben. So doof. Was haben wir uns dabei gedacht? Ich weiß nicht. Du hattest Dr. Sleep vorgeschlagen, auf jeden Fall. Ja, genau, wir haben mit Corona angefangen und haben gesagt, ach komm, wir machen das jetzt so, dass es jede Episode darf jeder einmal zu Wort kommen mit seinem Film. Und bis zur Episode 38 haben wir das durchgezogen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht 200 Filme besprochen, sondern wir haben 238 Filme besprochen. Ja, da mussten noch ein paar Special-Episoden abziehen. Wir hatten ja immer mal wieder so Episoden, wo wir nicht über Filme geredet haben. Okay. Aber um zurück zu dieser Liste zu kommen. Ja. Ich habe Conceiving Ada auf dieser Liste einfach stehen, auch so ein bisschen als Honorable Mention, weil das so toll war, weil das so ein Fundstück war und wo man denkt so, das ist so ein schräger, bizarrer Film, den man gesehen haben muss, einfach weil es so ein kompletter Nischenfilm ist und weil den kein Mensch kennt. Ja. Aber natürlich gibt es Filme, für die ich dir deutlich dankbarer sind. Und Johannes hat vor allem ein Händchen dafür, mir diese Juwelen aus dem deutschsprachigen Raum rauszuziehen. Und da würde ich gerne, also was noch gar nicht so lange her ist, der auf jeden Fall auch total schön war, aber eher so in die Honorable Mention Kategorie fällt, war Mermaids Don't Cry. Mhm. Aber zwei Filme, über die ich mich total gefreut habe von dir, wo ich so glücklich bin, dass ich die im Laufe dieses Podcasts gefunden habe. Ja. Zum einen Schulze Gets the Blues. Oh. Ein wirklich wunderschöner Film über einen Mann, der im Mitte seines Lebens plötzlich nochmal eine ganz andere Musik kennenlernt und dafür dann bis nach Amerika reist, aus der deutschen Provinz nach Amerika, um dieses Feeling dieser Musik zu genießen. Und der zweite Film, der wirklich mit zu den großen Fundstücken der letzten Jahre gehört, Fear and Love. Ja. Wo aus dem Film eine Opernbühne gemacht wird und ein Regisseur von der Bayerischen Staatsoper einfach mal den Orpheus-Mythos einmal mit Genderswap versieht und das Ganze dann in unsere Zeit bringt und daraus eine wirklich bizarre Mischung macht aus Opernfilm, Komödie und Fantasy-Trip. Axel Ranich, Fear and Love. Ich war ganz toller Regisseur. War so dankbar. Es war einer der wenigen Filme, die wir zusammen im Kino gesehen haben. Ja, ich habe so geschwitzt, als ich neben dir saß. Wirklich, wir haben im Kino gesessen und das ist ja wirklich das, haben wir das einmal oder zweimal haben wir das gemacht. Ja. Wir haben es bei Indiana Jones gemacht. Ja, genau, stimmt, Indiana Jones haben wir es gemacht. Dial of Destiny und bei dem Film eben auch und ich habe so die ganze Zeit versucht, in deinen Kopf reinzuhorchen, weil ich nicht wusste, oh Gott, ist das jetzt zu viel für dich? Kriegst du das hin? Ist das in Ordnung? Ist das zu kitschig für dich? Funktioniert das? Du magst Musicals jetzt auch nicht unbedingt so gerne. Mhm. Und dann war ich so, ich war so erleichtert, als wir dann hier gesessen haben und du nach und nach preisgegeben hast, dass dir der Film tatsächlich gefallen hat und was du so gut fandest an dem Film. Was für ein schöner Film. Fear and Love aus dem Jahr 2022. Guckt euch den Film an, hört euch auch unsere Episode an, wenn ihr den Film gesehen habt. Wir sind beide keine Opernfans, ne? Wir sind keine großen Opernliebhaber. Das nicht unbedingt. Aber dieser Film gibt einem irgendwie einen Anstoß, doch mal in diese ganzen Opern Sachen hineinzuschauen, auch wenn man dann am Ende merkt, okay, es ist vielleicht doch nichts für mich, Oper und so weiter. Der Film schafft es, dich an den richtigen Stellen abzuholen. Ja. Es ist so ein bisschen auch ein Tutorial, so ein Opern für Dummies. Stimmt, ja. Auch mit den Klassikern, also Puccini, Verdi, Monteverdi und so weiter. Mhm. Die Großen werden da irgendwie gespielt und ich kenne mich damit nicht viel aus. Aber was man diesem Film anmerkt, ist die Liebe zur Musik, die Axel Ranich hat und dieses tiefe Bedürfnis, mit Musik mehr zu machen und was zu erzählen. Und das ist so ein toller und schöner und fantastischer Film. Weißt du, wofür ich dir noch dankbar bin? Dass wir jedes Mal Tee trinken. Darf ich dir Tee eingießen? Ja, bitte. Und dann möchte ich dir erzählen, dass ich dankbar bin für einen ganz wunderbaren Film. Das Schloss im Spinnwebwald. Oh, Akira Kurosawa. Der Shakespeare verfilmt hat, aber auf eine Art und Weise, dass man Shakespeare jetzt nicht unbedingt da drin erkennt, weil er die Sprache nicht benutzt, weil er die, also er ist, Er ist im kulturellen Raum des, im japanischen, glaube ich, im japanischen Kulturraum entstanden und entsprechend auch inszeniert. Aber es ist so, es ist mit einer wahnsinnigen Kraft und es ist halt auch ein alter Film, das heißt, man hat schon noch ein paar Distanzen zu überwinden als heutiger Zuschauer, aber es lohnt sich wahnsinnig, diese Distanzen zu überwinden. Vor allem, wenn man ein bisschen was mit Shakespeare anfangen kann. Ja, Kira Kurosawa ist ja ein ganz großer Regisseur und ich glaube, ich habe Johannes immer mal wieder damit genervt, dass ich ihm einen von diesen geben will. Und bei dem war es ganz lange das Problem, dass ich nicht wusste, welchen Film ich geben soll, weil ich liebe Akira Kurosawa und es gibt so viele tolle Filme von ihm. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es nicht sowas wie Ran oder die Sieben Samurai, die sehr kampflastig sind. Vielleicht ist es nicht sowas wie Rashomon, was so, naja, was so ein toller Film ist, aber was vielleicht so ein bisschen zu philosophisch ist für Johannes Geschmack. Moment. Sagst du gerade, dass es Filme gibt, die mir zu philosophisch sind? Vielen Dank für den Tee. Die größte Beleidigung überhaupt. Zu abstrakt und zu thematisch und zu wenig personenbezogen. Der Johannes kann sich nicht selber vorstellen. Der muss alles vorgesetzt bekommen. Ja, es ist ein Running Gag in diesem Podcast, ist, dass Johannes mich immer fragt, was wollte der Filmemacher sagen? Das ist das Wichtige. Und ich sage immer, geh mir weg mit deinem hermeneutischen Scheiß. Ich will nicht wissen, was der Filmmacher sagen will. Ich will wissen, was der Film mir sagt. Nach 200 Episoden musst du einmal sagen, was Hermeneutik verdammt nochmal ist. Das ist, wenn du anfängst, Filme oder Kunstwerke im Allgemeinen wie Rätsel zu sehen und zu versuchen, die so zu erklären und zu analysieren, dass du das Richtige verstehst. Das ist, also für mich ist das Besondere an der Hermeneutik ist immer, dass Leute Kunst so lesen, als wären sie ein Rätsel gestaltet von jemandem, der will, dass du dieses Rätsel löst. Und es gibt diese eine Intention und die muss hervorgekehrt werden. Und das ist die in das Werk reingeschrieben wurde und die ist unveränderlich. Und genau, ich finde es ganz geil zu sagen, nein. Wir haben hier viele, viele, viele Interpretationsebene und wir haben eine Konfusion von Zeichen und Werke können sich selbst widersprechen und können sich losreißen von der Intention der FilmemacherInnen, die Werke gedreht haben und so weiter. Und ich glaube, diesen Diskurs haben wir sehr lange. Ja, und sehr oft geführt. Ich finde es vor allem interessant bei Filmen, die ein bisschen älter sind. Ne? Filme, die älter sind, bekommen neue Kontexte, die der Filmemacher gar nicht vorhersehen konnte. Und vor allem bei uns. Ja, vor allem bei Flor. Ich finde es wirklich, wirklich spannend, alte Filme in neuen Kontexten zu sehen und zu verstehen auch, wo kommen die Filme her, wo gehen sie hin und was können sie uns heute sagen über eine Welt, die der Filmemacher gar nicht kannte. Ich finde es total spannend. Das dann nochmal abzuschließen mit Kurosawa, dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich weiß, dass Johannes ein großer Shakespeare-Liebhaber ist und dachte, okay, dann gebe ich, also Kurosawa hat noch andere Shakespeare-Stücke inszeniert, okay. Aber dann dachte ich, muss ich ihm einfach Macbeth geben. Eines neben Hamlet so das große klassische Shakespeare-Stück, die große Shakespeare-Tragödie. Ist das so, dass man den Film nicht mehr die Herkunft offensichtlich anerkennt oder ist das jetzt nur noch meine Erinnerung? Der hat völlig andere Sprache und so, ne? Oder? Ja, der ist nicht am Originaltext, aber die Geschichte ist sehr so eindeutig. Also es gibt diese großen Tropes aus Macbeth. Ja. Drei Seherin, die ihm sagen, dass er König wird. Mhm. Der Verrat am Freund und der Mord am Freund und dann am Schluss auch der sich bewegende Wald, der den Untergang vorhersagt. Und Lady Macbeth, die sagt, du musst unbedingt Krieg führen. Und Lady Macbeth, genau. Also es ist schon, es ist sehr eindeutig. Es ist nicht nur eine Interpretation von Macbeth, sondern es ist Macbeth. Aber halt in diesem Samurai-Setup. Und das funktioniert saugut, meiner Meinung nach. Ja, guckt euch den Film an, wirklich. Das Schloss im Spinnwebwald. Super Film. Jetzt gab es ja nicht nur Filme, für die wir dem anderen dankbar waren, sondern Filme, unter denen wir auch sehr gelitten haben. Aber ich will gar nicht eine Liste aufmachen, die schrecklichsten Filme, die du mir gegeben hast, sondern ich will das umgedreht machen. Die Filme, bei denen ich wirklich, wirklich, wirklich traurig war, dass sie dir nicht gefallen haben. Und auch die Filme, bei denen ich sogar bereut habe, dass ich sie dir gegeben habe. Das gab es nämlich auch. Filme, wo ich danach dachte, oh Mann, hätte ich ihm vielleicht lieber nicht gegeben, aus dem einen oder anderen Grund. Okay. Und jetzt bin ich gespannt. Vielleicht um mal wirklich mit dieser Enttäuschung anzufangen. Ich fand's wirklich, auch wenn ich froh bin, dass du ihn gesehen hast, ich fand's wirklich, wirklich schade, dass dir die Reifeprüfung nicht gefallen hat. Das war so, weil ich dachte eigentlich, das ist eine Punktlandung. Ich dachte eigentlich, das hast du gedacht. Du hast gedacht, dass ich die Reifeprüfung. Der hat so fast schon menschenfeindlich. Alter. Genau. Damit plage ich mich seit 200 Episoden rum. Nur um das hier nochmal fürs Publikum. Ihr habt das gehört, ja? Damit plage ich mich seit 200 Episoden rum. Was dieser Junge mit dieser, so ein Stalker, so ein Creep, so ein, was ist das? Furchtbar, ganz, ganz furchtbarer Film, weil der Film auch überhaupt nicht eine eigene Haltung mit transportiert, die dem entgegensteht, sondern ist einfach so, hier guck mal, der Junge hat vielleicht, weiß ich, ich finde es furchtbar. Die Nichthaltung der Adoleszenz ist ja das wesentliche Thema und es geht natürlich um jemanden, der nicht weiß, wohin und der irgendwie versucht, einen Weg zu finden. Und ich dachte aber, mit der Musik von Simon & Garfunkel, mit diesen wirklich ikonischen Szenen, dieser tollen Kirchenszene, wenn er sie aus der, dieser Hochzeitsszene, dieser gesprengten Hochzeit, wenn er sie aus der Kirche rausholt. Das allerletzte, was passiert. Du kannst einen Film nicht mir vorsetzen und sagen, okay, die letzte Szene ist aber geil. Dieser Die Filmmusik ist super, aber die hat nichts in diesem Film zu suchen. Diese wunderbaren Schnitte, wenn er von diesem langweiligen Leben zu Hause, von seinem Pool, zu dieser Affäre mit Miss Robinson geht. Miss Robinson, die eine echt geile, starke, auch starke Frauenfigur. Es gibt auch eine spannende Frauenfigur. Es gibt in diesem Pool diesen einen Schnitt, wo er auf die Matratze in seinem Pool, die da schwimmt, raufspringt und dann gibt es den Schnitt, den Cut, der so Match-Cut, wie er nicht auf die Matratze fällt, sondern auf Mrs. Robinson fällt. Und ich denke mir, meine Güte, was ist das für ein Vergleich? Aber es ist diese Awkwardness in dieser Beziehung, die wird so toll erzählt und es ist so schön und ich war wirklich traurig, weil ich dachte, das ist eigentlich, es ist ja auch ein New, aber Hollywood-Klassiker. Ja. Und ich dachte, der hat alle Zutaten, die so ein Film braucht, um Johannes zu gefallen. Und das ist halt, es gibt Filme, die gebe ich dir und ich gehe schon so ein bisschen davon aus, dass dir eher nicht gefallen. Aber warum gibst du mir sie dann? Naja, weil ich will, dass du sie siehst, weil ich dich gerne leiden sehe. Deswegen hast du den Podcast mit mir. Genau. Aber der und der zweite Film, wo ich auch dachte, das könnte eine Punktlandung sein, war Das siebte Siege, wo ich komplett weggehauen davon war, dass du ihn als so abstrakten, nichtssagenden Film wahrgenommen hast. Ja, Gott. Dabei war das für mich einfach ein fantastischer Film, der wunderbar spielt, so zwischen diesem Carpe Diem und Memento Mori und der das Leben als Fest zeigt mit den Künstlern und gleichzeitig das Leben auch als Aufgabe und als harten Weg und der wirklich schön mit diesem Todesmotiv rumspielt und du hast da überhaupt nichts rauslesen können. Nein, du hast nein, da gesessen nein. und hast gedacht, was ist denn das für ein prätentiöser Quark? Ja, genau. Absolut. Ich fand's wirklich, ich weiß nicht mehr genau, was meine großen Kritikpunkte waren. Es ist schon eine Weile her, dass wir den besprochen haben, aber ich erinnere mich daran, dass ich hier saß und völlig fassungslos in dein Gesicht geguckt habe und gedacht habe, warum, was findest du an diesem Film wirklich so gut? Ich war so traurig, der hat so eine schöne Atmosphäre, der hat so tolle Bilder, also es gibt ja auch so, ich weiß, dass Johannes total auf gute Bilder steht. Mm, und hat er auch anerkannt, dass die Bilder in dem Film großartig sind? Ja, das stimmt. Aber sie haben ihm offensichtlich nicht gereicht und er hat überhaupt keinen Zug, also, und das ist jetzt nicht kognitiv oder so gemeint, aber überhaupt keinen Zugang zu den Figuren gefunden und zu der Handlung und zu dem, was sie antreibt. Und du warst einfach so, naja, das ist halt einfach irgendwie so ein abstrakter Quatsch, der keine richtige Erzählung findet. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist ein wirklich klassisch erzählter Film, der wunderschöne Momente hat, der düstere Momente hat und spannende Momente. Und es hat nicht geklickt, es hat einfach nicht geklappt. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir reinhören müssen. Ich glaube, wir müssen in die Episode reinhören. Okay. Nein, will ich nicht. Mach! Mach! Genau das, was du gerade gesagt hast, macht Bergmann die ganze Zeit. Macht er nicht! Schreit er mich an und sagt, jetzt interpretier da irgendeine Scheiße rein. Macht er nicht! Und er sagt einfach, nicht. Genieße diese Szene und es ist vollkommen okay, wenn du nichts drin siehst. Du musst nichts drin sehen. Genau das bringst du auf den Punkt, oder? Das war das Intro für unsere Folge, das siebte Siegel. Der Film sagt die ganze Zeit, interpretier mich. Das macht er nicht. Das hat Johannes bis heute nicht verstanden. Dieser Film will gar nicht so groß interpretiert werden, sondern will auch gefühlt werden. Das ist ein Film, der ganz viel auf der Gefühlsebene funktioniert. Und das ist nicht nur eine große Enttäuschung, dass er Ihnen nicht gefallen hat, sondern meiner Meinung nach auch das größte Streitgespräch, was wir je hatten. Ja, das stimmt. In Folge dieses Podcasts. Alter, die Episode ist allein so lang geworden, weil wir wirklich kämpfen, weil er gehört für mich, er ist in meiner Top 10, wenn nicht sogar in der Top 3 meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh Gott. Und ich bin da angetreten mit, ich muss diesen Film jetzt verteidigen. Und Johannes ist angetreten mit, ich muss dir erklären, warum dieser Film kacke ist. Ja, ich habe so gehofft, dass du diesen Film, nachdem du den Film ja vorher schon eine Weile nicht mehr gesehen hast, habe ich gedacht, okay, vielleicht kommt jetzt Plor auf Knien angekrochen und sagt, es tut mir leid, ich war ein dummer 16-Jähriger. Ich dachte, der Film wäre geil. Ich habe diesen Film zum ersten Mal mit Anfang 20 gesehen. Und ich hab ihn zu oft gesehen in der Zwischenzeit, als dass sich noch irgendwas drehen könnte. Nein, es ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Ich finde es so seltsam, dieses Schachmotiv, ne, ganz am Anfang, der Tod kommt ja und dann sagt er, ach, dann lass uns doch Schach spielen, statt dass du mich mitnimmst. Und schon dieser Dialog ist total absurd, weil der nicht vorbereitet ist, weil er einfach plötzlich aus dem Hut zaubert, dass das doch der Tod irgendwie dafür bekannt ist, dass er Schach spielt mit den Leuten. Und ich denke, hä, was, was? Wo nimmst du das jetzt her und wo soll das hin? Und dann spielen die plötzlich einfach Schach und es ist der kürzeste Dialog, um irgendwo hinzuführen, den ich mir vorstellen kann. Und dann kommt es aber nie wieder auf so richtig. Also, naja. Sie spielen immer mal wieder Schach. Und mittelalterliche Ikonografie, der schachspielende Tod ist durchaus bekannt. Ja. Das ist ein Bild, was wir im Barock, glaube ich, vor allem haben. Hm. Und es ist natürlich auch irgendwie naheliegend, dass der Tod so mit den Menschen spielt. Ach, ich glaube, das wird nichts mehr mit diesem Film. Nein, aber hört euch die Episode an. Die ist wir gut. Wir hatten trotz dem ganzen Streit natürlich auch sehr viel Spaß dabei. Boah, es war echt eine anstrengende Episode, aber es war wirklich ein Kampf, aber es war auch sehr witzig. Oh Mann. Was hat dich denn traurig gestimmt, wo ich gesagt habe, meh, meh. Ich muss sagen, dass es mich auch selber ein bisschen traurig gestimmt hat, weil ich habe dir Chaplin vorgelegt. Oh, ja. Und Chaplin ist halt einer meiner großen Helden. Also Charles Chaplin, der Schauspieler. Und die Biografie, wo Robert Downey Jr. Chaplin spielt, hast du mehr oder weniger als Wikipedia-Artikel abgetan. Und ich musste dir am Ende der Episode ein bisschen recht geben. Oh, das ist das Schlimmste. Und das war echt traurig. Weil in meiner Erinnerung war das der großartigste Film aller Zeiten, weil ich, der große Fan von Chaplin, da eine schöne Abhandlung seines Lebens gesehen habe. Und dann habe ich extra vorher nochmal die komplette Biografie von Chaplin gelesen, habe mich da nochmal richtig reingesteigert. Und dann kommst du und sagst, naja, und ich war echt am Boden zwischendurch. Und als ich vom Boden aufgeschaut habe, habe ich halt auch gesehen, was du gesehen hast. weil das wirklich, der Film macht so vieles an Themen auf, die dann nicht verfolgt werden. Und du hast so viele Möglichkeiten und Möglichkeiten zu erklären, wer Chaplin eigentlich war als Mensch. Und nicht einfach nur zu sagen, was ist denn als nächstes passiert. Und wer ist nochmal diese weitere Figur, die da jetzt reingeführt wird? Und wer ist Douglas Fairbanks und überhaupt und sowieso? Sodass du eigentlich eine riesige Staffage hast und bei keinem so richtig verstehst, warum dieser Mensch so ist, wie er ist. Das Ding ist, ich habe den Background. Ja. Ich kannte Chaplin, ich wusste, wie Chaplin ist und deswegen brauchte ich das im Film nicht und deswegen habe ich auch nicht gesehen, was für ein Problem dieser Film hat. Ich habe in diesem Gespräch habe ich was total Hinterfotziges gemacht. Ich habe nämlich meine Kritik am Film die ganze Zeit in Zuckerwatte gepackt, indem ich dich gelobt habe. Stimmt. Aber ich stehe voll dazu, was ich da gesagt habe. Das ist nämlich einfach so, dieser Film hat mir nichts erzählt, was mir Johannes in anderen Gesprächen über Chaplin, weil Johannes ist jemand, der einen mit Chaplin auch mal zuquatscht, weil er Chaplin-Fan ist, nicht schon viel interessanter erzählt hätte. Und Johannes kennt einfach die geileren Anekdoten und die witzigeren Geschichten und die interessanteren Geschichten über Chaplin als dieser Film. Ja. Und letzten Endes ist diese Biografie nichts anderes als eine Abhandlung von Chaplins Leben. Ja. So Stück für Stück werden Sachen abgefrühstückt und immer wenn es spannend werden könnte, zum Beispiel die Obsession mit Hitler, während er der große Diktator dreht, das wird viel zu schnell abgebrochen, weil der Film zu viele Informationen da reinpacken will und jede Frau, mit der Chaplin zusammen war, Spoiler, es sind sehr viele, nochmal kurz einen Auftritt braucht. Und das war dann einfach zu viel in der Breite und viel zu wenig in der Tiefe. Ja. Das haben auch andere Biopics, kriegen das deutlich besser hin, zum Beispiel, indem sie auch eben nur einen Ausschnitt aus dem Leben erzählen, indem sie sich nicht auf das gesamte Leben stürzen, sondern sagen, okay, wir betrachten jetzt diese 10 oder 15 kritischen Jahre oder vielleicht sogar nur diesen einen Tag. Es gibt so eine Steve Jobs Biografie, die gar nicht so schlecht ist, wo Steve Jobs nur gezeigt wird bei den großen Präsentationen, die er gehalten hat, vom neuen iMac, vom iPod. Ich glaube, iPod ist nicht mal mehr drin, sondern es ist davor. Mhm. Und es werden einfach nur diese Vorbereitungen von den drei, vier großen Präsentationen gehalten. Und dabei erfahren wir so viel über diesen Menschen. Ja, natürlich toll, ja. Es ist natürlich ein eigener Kniff. Wir haben hier nichts über Chaplin erfahren. Nichts. Nichts, was über Wikipedia-Wissen hinausgeht. Ja. Das kann ich mir in 10 Minuten anlesen und dann weiß ich genauso viel, wie das, was der Film erzählt. Ja, leider. Und das war ja auch ein Problem, da haben wir beide so ein bisschen mitgekämpft, von dem großen Kopf. Hoffman-Film, der ja auch einmal das ganze reinpackt. Mhm. Man on the Moon mit Jim Carrey. Mhm. Hast du mir auch gegeben. Du hast durchaus ein Fable für Biopics, ne? Weiß ich nicht genau, aber wenn ich mal eine Figur interessant finde in der Geschichte, dann mag ich das. Ich habe ja auch Cleopatra gegeben, also insofern. Das war nochmal eine ganz andere Geschichte, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber das war ja genau, der hatte genau dasselbe Problem. Der hat zu viele Sachen nach und nach abgehandelt, wobei wir da beide, glaube ich, zu deutlich milderen Urteilen gekommen sind, weil einige Momente sehr gut funktioniert haben, sowohl emotional als auch humoristisch. Wir haben uns vor allem über Jim Carrey aufgeregt. Ja. Weil Jim Carrey ein absolutes Arschloch am Set war und wirklich so tief reingegangen ist in diese Figur, in zumindest seine Version der Figur, die ja wirklich existierte. Also Andy Kaufman, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, der hat absurde Geschichten gemacht, absurde Bits auf der Bühne. Und Andy Kaufman war nicht unstreitbar, ne? Der hat wirklich Sachen gemacht, wo Leute sich gefragt haben, ist das jetzt gestaged oder ist da wirklich jemand verletzt worden oder sind da Sachen passiert, die wirklich Leute bloßgestellt haben. Ja. Und Andy Kaufman war, wenn man den Zeitgefährten irgendwie glauben möchte, viel unproblematischer und viel umgänglicher und man konnte viel besser mit ihm arbeiten, als Jim Carrey das jetzt in seiner Version jetzt dargestellt hat. Ja. Jim Carrey hat einfach, dieser Film war so inszeniert, als hätten die, die den Film gemacht haben, gedacht, dass die inszenierte Persona von Kaufman der echte Kaufman gewesen wäre. Und sie haben sogar versucht, so ein bisschen mit diesem Konflikt zwischen Bühnenperson und realer Person zu arbeiten, aber sie haben es nie geschafft, diesen wesentlichen Punkt zu überschreiten, wo man sagt, dieser Mensch ist in der Realität ein ganz anderer. Und das wissen auch die mit ihm arbeiten. Mhm. Ja. Um vielleicht noch eine, wenn wir schon bei Biopics sind, um was ja vorzu eben, wo es geklappt hat, und zwar Menschen zu verstehen, ohne dass das ganze Leben erzählt werden muss, gerade weil das ganze Leben nicht erzählt wird, aus unserer Frühzeit, in den Episoden, in denen wir noch zwei Filme behandelt haben, du hast mir die zwei Päpste gegeben. Oh, da war ich auch nicht 100% angetan von dem Film. Ja, genau. Und habe auch ein bisschen kritisiert, aber was dieser Film richtig gemacht hat, ist, dass er diese beiden Personen genommen hat und versucht hat, ich nehme jetzt das Treffen, ich nehme diesen einen Ausschnitt aus ihrem Leben, um zu versuchen zu verstehen, wie diese Personen funktionieren. Und das hat deutlich besser funktioniert als eben in der Kaufman-Biografie, Man on the Moon oder in der Chaplin-Biografie, weil es halt nicht gesagt hat, okay, ich packe jetzt das gesamte Leben dieser Menschen da rein. Ich war total beeindruckt von zwei Päpsten, muss ich sagen. Ne? Ich habe den ja nicht umsonst gegeben. Ich habe den gesehen und habe gedacht, meine Güte, welcher Executive springt an auf die Beschreibung, wir haben jetzt zwei alte weiße Männer, die miteinander reden. Die laufen da einfach in den Park rum und reden. Das ist eine Beschreibung, da würde ich sagen, mal auf die Uhr geschaut, irgendwie, nee. Aber super Film. Ich war voll irritiert, dass du mir den gegeben hast. Ich habe nicht verstanden, also ich fand den Film nicht schlecht, aber ich habe nicht verstanden, warum das ein Film ist, der bei dir klickt, weil ich hätte jetzt gesagt, der passt nicht in dein Beuteschema, zumal du nicht besonders religiös bist. Ja. Und der Film ja durchaus sehr wohlwollend beiden Männern gegenübersteht. Das ist jetzt nicht ein kirchenkritischer Film. Nicht unbedingt. Aber ich fand trotzdem den Gedankenping-Pong, den die beiden haben und diese Antipathie, die sie ja auch einander gegenüber entwickelt haben und darüber dann irgendwie, sie müssen ja da darüber hinauskommen. Das fand ich tatsächlich menschlich total interessant. Mhm. Also auch sehr, sehr gut gespielt von den beiden. Ja, war es. Auf jeden Fall die Schauspielleistung der beiden hat den Film total getragen. Ja, Jonathan Pryce und Anthony Hopkins, glaube ich, ne? Oder? Was, Anthony Hopkins? Moment, ich guck kurz. Ja, genau, Jonathan Pryce und Anthony Hopkins. Deren Spiel hat das total getragen und hat es auch zu was Stärkerem gemacht, als es eigentlich war. Aber trotzdem war der Film für mich es war mehr als ein Netflix-Film, obwohl es so ein Netflix-Film war auch irgendwie. Ja, es war so ein bisschen so ein Festival-Film, den man guckt und sagt so, sehe ich, aber jetzt muss ich nicht nochmal sehen und ich bin komplett hin und weg. Nein. Ach man, ich habe tatsächlich auch so den mit aufgeschrieben in Klammern, meine Enttäuschung, dass du ihn nicht ganz so gut fandest. Ja, ich glaube, ich war auch, also ich war sehr irritiert, dass du mir gegeben hast, um das nochmal zu sagen, aber ich war dann auch irritiert, weil ich nicht gesehen habe, dass der Film so viel besser ist als das, was er verspricht. Hm. Er liefert das ab, was er verspricht, und das ist das Gespräch zwischen diesen beiden Menschen. Ja. Und er schafft es auch sehr viel, auf diese Menschen zuzugehen und in diese Menschen reinzuschauen. Aber was ich mir gewünscht hätte, wäre eine deutlich kritischere Auseinandersetzung mit dem Leben von beiden. Ja, und mit den Ansichten von beiden, und das schafft er nicht. Nein. Und dafür betreibt er dann auch zu viel Heldenverehrung. Hm. Ja. Also gerade bei unserem neuen Papst, der der jetzt auch nicht die besten Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat. Nee, Franziskus ist nicht unbedingt, ist in vielen Dingen nicht unbedingt der Papst, den man sich wünscht für ein progressives Christentum. Hast du gerade progressiv und Christentum in einem Satz verwendet? Du hast mir diesen Film gegeben. Du hast mir diesen Film gegeben und dieser Film will genau das erzählen. Du musst ja wissen, was du erwarten kannst, wenn es um Christentum geht. Ja, umso merkwürdiger, dass du ihn mir gegeben hast. Ja, okay. Aber ich fand ihn tatsächlich gut. Hört euch die Episode an. Das sage ich jetzt einfach bei jedem Film. Ja, genau. Grundsätzlich alles, worüber wir reden, müsst ihr euch alles anhören. Ihr müsst euch jetzt eigentlich durch 199 Episoden durchhören. Jetzt zwei Episoden noch, wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass du nicht so euphorisch reagiert hast, wie ich gedacht habe. Erstens Blind Date mit Anke Engelke und Bastian Pastewka. Nicht Pastewka. Ja, das Impro-Theater. Genau. Mit Olli Dietrich und Anke Engelke. Die haben wir lange? So vielen Problemen leidet, unter dem zum einen die deutsche Comedy-Szene leidet. Ich bin kein großer deutscher Comedy-Fan. Mhm. Und zum zweiten aber auch die Impro-Theater-Szene. Und ich bin auch kein großer Impro-Theater-Fan. Wir haben in der Episode lange über eben Impro-Theater geredet. Und dass wir beide mit Impro-Theater so unsere Probleme haben. Und was dieser Film, also beziehungsweise diese Serie, anders machen als klassisches Impro-Theater, nämlich nur zu versuchen, den nächsten Gag beim Publikum zu landen und irgendwie noch einen draufzusetzen und irgendwie auf Effekt zu spielen, weil du natürlich den Leuten einen geilen Abend geben willst und sagen willst, hey, ruft was rein, wir machen was draus und die Leute sich dann freuen sollen. Da bleibt natürlich die Tiefe nicht so da. Und die beiden, fand ich, schaffen es, dem mehr Tiefe zu geben, weil sie eben nicht auf Publikum reagieren müssen. Und das ist das, was im Impro-Theater mich oft störte. Ich fand, es war so ein Hit-or-Miss-Ding. Ne? Also es gab Folgen, die ich ganz spannend fand, vor allem die Taxi-Folge und auch die Aufzug-Folge durchaus teilweise, weil unerwartete Dinge passiert sind. Die Taxi-Folge zum Beispiel, weil Anke Engelke und Olli Dietrich da wirklich gegeneinander kämpfen, weil Olli Dietrich deutlich mehr Nähe zwischen den Personen schaffen will als Anke Engelke in ihrer Rolle. Und man merkt so ein bisschen, wie das so ein Kampf zwischen den beiden ist, wie viel Nähe lassen wir jetzt zu, was auch ganz gut zu den Figuren passt, die total da auftauchen. Ja, ja. Und den Aufzug, weil das war das Erste, was ich davon gesehen hatte, noch bevor du es mir gegeben hast, wo es mich total umgehauen hat, dass sie es tatsächlich schaffen, eine Liebesgeschichte draus zu machen, die funktioniert. Ja. Ausgerechnet das, was du mir gegeben hast, die erste Folge, wo sie dieses Blind Date haben, war mir echt zu anstrengend und zu viel Fremdschämen und auch ein bisschen zu viel auf die Figuren draufgesetzt. Olli Dietrich übertreibt es da einfach mit seiner Rolle von diesem komischen, schrägen Typen. Aber wenn du Olli Dietrich einlädst, weißt du, dass du eine extrem schräge Figur bekommst. Ditsche ist ja total gemäßigt gegen ja, das, was er sonst Ja, aber Olli Dietrich kann halt auch gemäßigt. In der Taxi-Episode ist er nicht so drüber. Da ist er auch ein... Ja, aber drüberer als sie. Everyman so ein bisschen. Da ist er durchaus, da kann man ihn... Also er hat durchaus was Realistisches dran. Mhm. Ja, Anke Engelke ist in allen, meiner Meinung nach, in allen Episoden ein bisschen besser als er. Sorry, ich bin, also Olli Dietrich ist schon cool, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich bin eher Olli Dietrich-Fan als Anke Engelke-Fan. Ja. Ich glaube, ich bin von beiden nicht so ein großer Fan. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn du sowas guckst. Ich finde, sie spielt halt ein bisschen, sie holt ein bisschen mehr aus den Figuren raus. Olli Dietrich setzt sich schon so sehr auf Archetypen und Stereotypen drauf. Ja. Das stimmt. Ich glaube, es hat eine Frage der Comedy. Wo setzt du an mit deiner Comedy? Und Anke Engelke ist tatsächlich einfach die mehr mit Schauspiel tatsächlich zu tun hat. Während das andere eher, von Olli Dietrich, der ist eher ein Chargenspieler, ne? Der chargiert viel, macht viel so Knallchargen. Und das ist, finde ich total toll auch, dass man das kann und wie man das kann und so. Ich spiele selber sehr wahnsinnig gerne die Knallchargen. Aber bei Anke kommt halt viel durch, dass sie so Schauspieltechnik tatsächlich und richtige, echte Emotionen mit reinbringt. Das sieht man ja auch, weil sie noch viel mehr Karriere gemacht hat als Schauspielerin tatsächlich. Hast du in den 90ern die Doofen gehört? Ja, aber natürlich. Das ist eigentlich so ein ganz absurdes Musikgenre, ne? Dieser blöde Musik, dieser blöde Liedermacher, blöde Liedermacher-Song. Und es war in den 90ern echt groß. Ne? So nach Otto kamen plötzlich alle raus und haben angefangen, diese albernen Songs zu machen. Dann gab es Alben von Badesalz, wo die ganz viele Lieder gemacht haben. Ui, okay, ja. Badesalz waren die Hesse. Okay. Und dann gab es die Doofen. Ja, nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn an der nächsten Lampe steht schon die nächste, naja, egal. Genau. Piep. Ja, aber die Doofen fand ich auch witzig. Ich fand ja auch RTL Samstagnacht total witzig. Mhm. Ach, das ist eine andere Zeit gewesen. Ja. Oh Mann. Wir haben echt viele Filme aus den 90ern. Ne? Man merkt, dass wir Kinder sind, die in den 80ern geboren wurden. Mm. und dass wir in den 90ern sehr viel filmisch sozialisiert wurden. Ja, man braucht ja bloß die Statistik einmal aufzumachen. Jahrzehnte. Wir haben tatsächlich, worauf ich stolz bin, aus den 1910ern einen Film, aus den 20ern 6 Filme, aus den 40ern 10 Filme, also es wird dann immer mehr, aber wir haben tatsächlich aus der frühen Zeit des Films Filme drin. Ja. Legit Filme. Und unseren meisten Filme haben wir natürlich aus den 2010ern. Aus den 2010ern letzten Endes dann doch. Wow, gar nicht aus den 90ern. Aus den 90ern haben wir 30 Filme. Ja. 2010er, was ist denn das alles? Was ist denn da passiert? Krass. Und da sind auch ein paar nicht so gute dabei. Ups. Ja. Welchen Film haben wir denn aus den 1910ern? Ist das Hitchcock? War das der Mieter? Ist das? Achso, das muss ich gucken. Moment, lass mich das einmal schauen. Das ist, nein, die Frühzeit des Films. Wir haben einfach die ganze Zusammenfassung, was es da alles gab. Wir haben eine meiner Meinung nach wirklich gute Sonderepisode gemacht, wo wir nicht nur in den 1910ern unterwegs sind, sondern auch in den 1870ern, 1880ern, 1890ern, 1900er, Nullern. Ja, ja. Wo wir sehr lange, das war eine lange Episode, über die Frühzeit des Films reden. Mhm. Und wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, so die großen Stummfilme, nicht Klassiker, bevor Filme Filme waren. Ja, genau. Einfach diese Vignetten rauszusuchen, wo Leute einfach nur durch den Park spazieren oder jemand gegen einen Känguru boxt. Ja, ja, ja, ja, genau. Die Wachowskis, glaube ich, waren. Nee, nicht Wachowskis. Die kamen später. Die Zulawskis. Die Episode ist zu lange her. Wir haben so viel recherchiert für diese Episode. Meine Güte. Und wir haben uns sehr lange darüber unterhalten. Ja, diesen großen Streit zwischen Deutschland und Frankreich, ob es jetzt die Lumières waren. Genau. Oder die anderen Brüder aus Deutschland. Sladanowski, ich glaube Sladanowski hieß es. Die dann später mit den Nazis gekuschelt haben, vielleicht müssen wir sie deswegen nicht mehr genau wissen. Und dann haben wir uns aber auch im Zuge dessen diese Filme von der Edison-Filmfabrik angeschaut. Stimmt, ne? Ja. Wo so rauchende Affen und boxende Kängurus und so wirklich schräge Sachen zu sehen waren. Und auch Sachen, wo man sagt, okay, das ist Tierquälerei, das wollen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben so ein bisschen versucht herauszufinden, was macht so diese Filme in der Frühzeit des Films, bevor es das Kino gab, aus. Ja. Und dann sind wir bis zu den 1910ern laufen und ihr wisst ja, dass wir beide große Fans sind von der Reise zum Mond. Ja, das wisst ihr, weil ihr jede Episode gehört habt. Nee, das wisst ihr einfach, weil wir diesen fucking Mond als Cover von unserem Podcast haben. Ja, stimmt. Und dass wir beide große Fans von Georges Méliès sind. Mhm. Und genau, wir sind bis dahin so durch und haben gesagt, wir versuchen herauszufinden, was ist in dieser Frühzeit der Filmgeschichte überhaupt passiert. Ja. Und dann die alten Filme, die wir wirklich besprochen haben, so aus Stummfilmen. Wir haben den Hitchcock-Stummfilm, den ersten großen echten Hitchcock-Film besprochen, aber das war schon in den 20ern, das war 1927. Ja. Ich finde, The Lodger, muss ich sagen, ist einer der Filme, für die ich sehr dankbar bin, dass wir die wann mal besprochen haben. Da, weil ich wäre nie auf diesen Film gekommen. Mhm. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, Hitchcock, was hat er? Seinen ersten richtigen Film. Weil du so ein bisschen dieses Konzept des kanonischen Guckens mit reingebracht hast, was mir völlig fremd war vorher. Aber ich finde das wahnsinnig spannend. Und es ist ja gar nicht der erste Film von Hitchcock, The Lodger. Der ist von 1927, glaube ich. Ja, genau, 1927. Und es ist nicht der erste, aber es ist der erste, der so diese Hitchcock-Trademarks drin hat. Ja, er hat vorher schon einen, ich glaube, es war sein zweiter oder sein dritter. Auf jeden Fall versucht er das auch so ein bisschen selber totzuschweigen, dass er vorher schon Filme gemacht hat. Und da sind wir beide ins kalte Wasser gesprungen. Ne? Wir haben gesagt, wir kennen diesen Film nicht, aber wir wollen dem Film jetzt mal eine Chance geben. Wir wollen auch so ein bisschen Hitchcock versuchen einzuordnen. Wir haben im Laufe der Zeit schon über mehrere Hitchcock-Filme gesprochen. Es werden bestimmt noch welche dazukommen, weil Hitchcock einfach ein Stable der Filmgeschichte ist. Ja, ja, ja. Und dann haben wir aus dieser Frühzeit des Films, sag ich jetzt mal, Sherlock Junior. Den habe ich jetzt nicht in die Liste für die Filme. Fünf und Stücke, bei denen wo ich dir dankbar bin, einfach aus dem Grund, weil ich ihn so lange auf meinem Pile of Shame hatte, muss ich unbedingt sehen. Aber ich bin dir natürlich dankbar, dass du mich angestoßen hast. Ja. Dass den machen wir jetzt. Ja. Weil Mann, war das ein Fundstück. Wow, hat Wahnsinn. Der mich umgehauen. Ja. Der hat nicht. Ich würde behaupten, dass der ist auf jeden Fall gehört auch in die Liste der besten Filme, die du mir bisher gegeben hast, der hat mich so weggeblasen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass eine Slapstick-Komödie von Buster Keaton, von dem Mann, der dafür bekannt ist, auf Zügen rumzuspringen und sich das Genick zu brechen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch in diesem Film passiert nämlich genau das, dass der einen Film macht, der so viel Poesie hat. Ja. Und ich war total hin und weg. Ich habe Buster Keaton nicht als den Poeten und Träumer dieser Slapstick-Filmzeit gesehen. Da habe ich immer eher Chaplin gesehen. Ja, ja, ja. Und vielleicht ist mit Sherlock Junior, hast du mir gerade damals meinen neuen Lieblingsfilm aus diesem Genre gegeben. Oh. Der schlägt vielleicht The Kid. Ah, wir müssen The Kid aber auch noch gucken. Ja, The Kid musst du mir irgendwann geben. Das ist deine Aufgabe. Ja, ja, okay. Das mache ich aber irgendwann. Ich warte auf den richtigen Moment, wo Sherlock Jr. ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt ist, damit du dann nicht gleich sofort alles vergleichen musst. Du hast mir ja witzigerweise, wenn es um Chaplin geht, hast du mir eher nicht die Klassiker gegeben. Ja, natürlich. Ich wollte dem natürlich ein bisschen entgegengehen. Sondern du hast mir wirklich die Filme gegeben, die... Ja, Monsieur Verdoux... Gleich als erste. Die Spätfilme. Du hast mir Monsieur Verdoux ziemlich früh gegeben, wo er den Killer spielt. Auch ein Film, von dem ich nicht so 100% begeistert war. Ja, aber was heißt nicht 100%? In meiner Erinnerung fandest du den wirklich überraschend gut. Ich fand den überraschend gut, aber hatte dann doch einiges auszusetzen, was so den Kitsch betrifft und das Sendungsbewusstsein. Ja. Ich war doch sehr genervt von diesem Ende, wo er nochmal sehr lamoyant sagt, warum er das Ganze getan hat. Und dann das Ganze in so eine soziale Anklage läuft, wo ich festgestellt habe, oh Gott, Charlie Chaplin war schon jemand, der hat, also bei der große Diktator sieht man das nicht so, weil er da gegen die Nazis kämpft und alle sind gegen Nazis. Ja, aber da hat er auch so eine Rede. Ja, genau, aber es stört da nicht so, weil es halt, vielleicht weil es gegen die Nazis geht, aber da fand ich so ein bisschen drüber und da war es mir ein bisschen zu moralinsauer. Ja. Weiß ich nicht, also ich fand die großartig. Vielleicht ist es ein bisschen ein Film für 18-, 19-Jährige dann am Ende, wo man dann einmal schön in einer Rede das nochmal alles zusammengefasst bekommt und gesagt bekommt, wenn man einen Mord begeht, dann ist man der Mörder und wenn man tausende Morde begeht, dann ist man Kriegsheld. Also fand ich damals total erleuchtend, aber das ist wirklich ein Film, den ich mit 16 gesehen habe. Ja, wovon ich allerdings voll überrascht war, dass der so interessant war, war der King of New York. Nicht der King of New York, sondern der König in New York. Ja. Der, auch Chaplin, auch ein Spätwerk von Chaplin und so ein bisschen Chaplins Auseinandersetzung mit seinem USA-Trauma, nachdem er aus den USA rausgeflogen ist. Mm. Und ich war überrascht, wie schräg und wie bizarr Chaplin sein kann in seinem Humor. Mir ist nochmal aufgefallen, dass dieser Film von Chaplin, das ist ja ein Spätwerk, er ist ja wirklich, wann ist das, 1957? Er ist völlig anders entstanden als alle anderen Filme, die Chaplin gemacht hat, weil Chaplin keine Kontrolle mehr über sein Staff hatte und nicht mehr über das Studio verfügte, was er in Amerika hatte, weil er eben aus Amerika rausgeworfen wurde und in dem Film auch das so ein bisschen verarbeitet. Und das heißt, der Film sieht für mich leider ausgeleuchtet aus wie eine Sitcom. Ja. Und das tut mir so wahnsinnig weh beim Gucken. Das ist mir damals nicht aufgefallen. Das ist mir dann aufgefallen, als wir den Film besprochen haben. Und leider hat der Film ein bisschen gelitten darunter, hat aber auf der anderen Seite wahnsinnig viele philosophische und politische Themen gewonnen und so satirische Momente, die ich Chaplin sonst vorher nicht zugetraut hätte. Ich fand gerade dieses Chaos der Großstadt hat er teilweise echt gut umgesetzt. Diesen Lärm und diesen Schockmoment, diesen Kulturschock, den dieser König erlebt, der vom Land kommt und dann plötzlich in der großen Stadt ist. Ja. Und das war, ich weiß nicht, ich sehe Chaplin öfter mal doch als sehr brav an. Ja. Und er hat halt gezeigt, dass er das auch ein bisschen anders kann. Bei Monsieur Verdoux auch schon ein bisschen. Ich meine, er spielt dann Killer. Ja, genau. Also. Aber selbst da ist er nie so ganz aus diesem Braven rausgekommen. Hm. Ja, er hat eine bestimmte Art und Weise zu erzählen und ich glaube, die ist einfach sehr sentimental und dadurch nicht so bissig. Ja, aber zumindest einen klassischen Chaplin-Film hast du mir dann doch gegeben, nämlich Lichter der Großstadt, City Lights. Ja, stimmt. Die große Romanze und so, einer der letzten Stummfilme von Chaplin, wo er schon so ein bisschen angefangen hat, sich mit den Möglichkeiten des Tonfilms auseinanderzusetzen. Ja. Aber tendenziell eher als Gegner des Tonfilms agiert hat. Mhm. Aber ich finde es spannend, weil er tatsächlich auch, wie auch zum Beispiel Fritz Lang in M, eine Stadt sucht einen Mörder, genau überlegt, wo kann ich denn sinnvollerweise einen Ton einsetzen und nicht einfach nur, weil es gerade en vogue ist, weil es jetzt möglich ist und jetzt alle einfach irgendwelche Musicals machen, weil es geht. Ja. Und das fand ich schon auch bemerkenswert. Ja. Oh, das ist ganz viel Stoff für das Gespräch über moderne Zeiten, den du mir dann auch irgendwann noch geben musst, um diese Chaplin-Reihe abzuschließen. Ja. Aber um kurz nochmal in das Jahrzehnt zurückzugehen, wir haben außerdem auch einen Film, wo wir ins kalte Wasser gesprungen sind. Wir haben Wings besprochen, den ersten Oscar-Gewinner der Filmgeschichte. Wow. Auf der Suche nach dem queeren Subtext so ein bisschen. Und das ist nämlich das große Thema bei dem Film, dass es diese eine Szene gibt, wo die Männer so sehr, sehr romantisch miteinander umgehen. Und dann haben wir auch festgestellt, wenn man den Film Film in der Gänze sieht, also zumindest ich war dann der Meinung, ist da relativ wenig queerer Subtext drin. Relativ wenig, ja. Und es wird so eine typisch heteronormative Männerfreundschaft erzählt, wo es auch um eine Frau geht, die zwischen den beiden steht. Und ja, aber das kann doch auch anders interpretiert werden. Ne? Das kannst du auch anders sehen. Und ich finde, dass der Film das einem durchaus leicht macht, das darin zu sehen. Naja, zumindest wenn man es aus dem Kontext rausreißt, wenn man darauf... Der Film wurde in der queeren Szene total gefeiert. Ja, ich weiß. Die Szene ist ja auch total schön. Und es ist gerade auch schön, diese eine Szene so als Mädchen-Moment zu sehen und zu sagen, Freundschaft. Aha, nur Freundschaft. Genau. Und dann hatten wir noch einer der Filme, wo ich sehr froh bin, dass ich sie dir gegeben habe, wo ich mich tierisch gefreut habe, dass sie dir gefallen haben. Hexan. Oh, das war ja der Wahnsinn. Das war ganz am Anfang. Wir haben ja das sehr früh. Ist die dritte oder so Episode, ich weiß es gerade nicht genau. Aber das war ja absolut bemerkenswert, weil das ja eher so eine Vorlesung war. Ja. Weißt du, dann hast du einen Haufen Text, der da steht, weil es gibt noch keinen Tonfilm. Das heißt, du hast da so Texttafeln, die du erstmal durchlesen musst, was viel von dir erwartet als Zuschauer, muss man schon sagen. Aber das hat so viel Spaß gemacht mit den ganzen Reenactment-Bildern, die sie da drin haben, wie man heute würde im Fernsehen drunter stehen, Szene nachgestellt. Das ist so süß. Und das, natürlich ist das alles erfunden, was da drin ist in dem Film. Das ist eine Pseudodokumentation, das ist eine Mockumentary, wie man heute sagen würde. Aber es ist so toll gemacht und knüpft so sehr an den eigentlichen Mythen, die da drin stecken. Ich finde es total schön. Ja, Hexan aus dem Jahr 1922, ein schwedischer Film, wo ich auch ein bisschen geschwitzt habe, als ich ihn Johannes gegeben habe, weil ich nicht wusste, was er damit anfangen kann, weil es halt schon, es hat so ein bisschen Horror-Tropes drin, es hat dieses Mockumentary-Ding, es ist auch ein bisschen experimentell, es ist nicht so dein normaler Stummfilm, den du so hast. Ja. Und Johannes war total begeistert, zum einen, weil es halt auch so ein goldener 20er-Film war. Stimmt. Der dieses Lebensgefühl so ein bisschen aufgreift. Ja. Und zum anderen, weil er halt ganz toll spielt mit der Vergangenheit und mit seinem Thema, nämlich er beschäftigt sich mit den Hexenprozessen. Ja, genau, das war auf jeden Fall die 17. Episode war das. Und es war ein großes Vergnügen, dir diesen Film zu geben. Und es war echt schön zu sehen, dass du diesen Film magst. Ja. Was ich mich total gefreut habe, ist über Zazie dans le Métro. Das war so geil. Also, wenn wir jetzt gerade so die Reminiszenz an die alte Zeit, an die Slapstick-Zeit haben, das ist ja ein reiner Slapstick-Film. Ja. Es ist ja unglaublich. Und es ist Nouvelle Vague. Und ich dachte immer, Nouvelle Vague würde mich total, also was du mir an Nouvelle Vague gegeben hast, außer Atem oder was, das war furchtbar. Ich fand's wirklich schlimm, teilweise. Aber also, außer Atem warst du noch relativ milde, ne? Ja, ich wollte dich, glaube ich, schon. Aber außer Atem hat mich echt kolossal genervt zwischendurch. Es gab so ein paar Stellen, wo ich denke, ja, okay, verstehe ich auch und sehe ich auch, dass das neu ist und dass das wichtig ist und die entfesselte Kamera, dass man damit in der Gegend rumläuft und nicht nur entfesselte Kamera war ja damals schon in den 20ern, wenn man irgendwie Kamerafahrten gemacht hat. Vorher war ja statisch. Aber jetzt wirklich so in die Hand zu nehmen und einfach wirklich Leuten hinterher zu rennen und keinen Scheiß darauf zu geben, ob man jetzt Sachen zusammenschneidet, die zusammenpassen oder nicht, das ist dann halt irgendwie eine neue Schnittform. Ich verstehe, dass das alles irgendwie geschichtlich wichtig ist, aber ich fand den Film so nervig teilweise. Ja. Aber Zazie fand ich wirklich, wirklich großartig. Das ist ein kleines Mädchen, das mit der Metro fahren will, aber die Metro ist zu, aus irgendwelchen Baugründen oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die erlebt in dieser Stadt, in Paris, ist sie in Paris, einen Haufen Zeug. Die wird einfach von einem Set-Piece zum nächsten geschickt und erlebt irgendwelche Slapstick-Situationen. Und ich finde es so, so, so toll. Was für ein absurder Film. Und hat mich auch gefreut, dass ich es geschafft habe, den einen Nouvelle Vague-Film zu finden, genau, der Johannes gefallen könnte. Weil ich bin mir sicher, ich gebe ihm bestimmt noch mal ein bisschen, ich bin großer Nouvelle Vague-Fan, ich gebe dir bestimmt noch mal Godard irgendwas anderes auf. Ich gebe dir bestimmt noch mal Truffaut auf, weil Truffaut einfach toll ist. Okay. Und bestimmt noch mal was von Buñuel. Aber andererseits, der schräge französische Film, den wir geguckt haben, der schrägste französische Film, den wir geguckt haben, kommt eher aus deiner Ecke, nämlich letztes Jahr im Marienbad. Stimmt. Ja, den muss ich sagen, den habe ich genommen, weil ich den kurz vorher mit meiner Freundin geguckt habe und das ist quasi ihr Lieblingsfilm. Und dann meckerst du so viel über die abstrakten Filme, die ich dir gebe und sagst, Ingmar Bergman hat keine Geschichte zu bieten. Godard hat komische Art der Inszenierung. Und dann willst du mit mir zusammen letztes Jahr in Marienbad abfeiern? Und so ziemlich einer, wahrscheinlich der surrealste Film, den wir überhaupt in diesem Podcast je besprochen haben. Weiß ich nicht. Wie ein Gottesdienst des Surrealismus. Nichts anderes als Kamerafahrten durch Räume, tiefe Orgelmusik und Menschen, die sich auf Französisch unterhalten. Und das willst du mir verkaufen, nachdem du meine Filme aber schlecht geredet auf hast? Auf eine ganz andere Art und Weise als deinen Kack von Holy Mountain. Was für ein Scheiß da das war. Es ist ja unglaublich. Und Alter, nicht wieder Jodorowsky. Da war ich echt pisst, dass du Jodorowsky nichts abgewinnen kannst, dass du Jodorowsky schlecht machst. Aber was den Meister des Surrealismus. Jodorowsky hat ja keinen Sinn dafür, was Spannungen betrifft. Das war ja nur noch aneinandergereihter Blödsinn. Holy Mountain aus dem Jahr 1973, den ich Johannes gegeben habe, wo wir auch ein heftiges Streitgespräch geführt haben, ja. Weil Johannes mit diesem surrealen Ansatz des Films nichts anfangen konnte und ich habe nur gesagt, ey, das ist so ein geiler Trip und Johannes, du hast einfach zu wenig Drogen in deinem Leben genommen, sonst würdest du diesen Film mehr genießen können. Aber das ist, siehst du, bei letztes Jahr im Marienbad muss man keine Drogen genommen haben. Letztes Jahr im Marienbad wurde nicht von fucking John Lennon und George Harrison produziert. Von Yoko Ono mitfinanziert. Ich weiß nicht. Du kannst mir gerne mal nochmal irgendwann was Surreales geben. Auf jeden Fall werde ich tun. Aber Bunuel müssen wir irgendwann mal machen. Aber Jodorowsky, ich weiß nicht, das fand ich alles, es war auch so prätentiös. Nein, das war einfach ein Drogentrip. Du musst einfach die richtigen Pilze fressen oder das richtige Gras, Kraut rauchen, weil wenn du diesen Film schaust, dann funktioniert das schon. Gab es denn einen Film, die ich dir gegeben habe? Mhm. Also I'm Thinking About Ending Things ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo du dann deine Meinung doch nochmal so ein bisschen geändert hast, wo du das Gefühl hattest, du hast den Film vielleicht doch ein bisschen Unrecht getan in unserem Gespräch? Oder würdest du sagen, ich bereue nichts, ich stehe zu allem? Naja, es ist halt tatsächlich I'm Thinking of Ending Things und eben Chaplin leider. Ja, wo du deine Meinung über deinen eigenen Film, über deinen Vorschlag geändert hast. Ja, ansonsten eigentlich weiß ich nicht so richtig viel. Doch, ich erinnere mich, dass ich immer wieder während des Gesprächs hier und da kleine Dinge sich geändert haben in meinem Kopf. Aber nicht komplett. So eine 180-Grad-Wendung habe ich eigentlich nur bei I'm Thinking of Ending Things gemacht und bei Chaplin so ein bisschen. Ich glaube, ich werde in diesem Leben kein großer Doctor Who-Fan mehr. Das wird nicht mehr passieren. Aber ich glaube, ich bin auch aus diesem Standpunkt, dass ich kein Doctor Who-Fan bin, ja, sehr fies mit der Episode umgegangen, die du mir gegeben hast, auch in unserer, ja, Frühzeit, als du, ja, gesagt hast, du musst was von Doctor Who gucken. Ja. Da, und da hast du mir die Vincent van Gogh-Episode vorgesetzt. Eine meiner absoluten Lieblingsepisoden. Und ich habe sehr viel drüber gemeckert, ja, weil ich kein Doctor Who-Fan war. Und ich habe vor kurzem, der YouTube-Algorithmus hat mir vor kurzem nochmal diese Szene, ja, in der Van Gogh in die Galerie geht und seine Bilder sieht, oh mein Gott, und dann total gerührt ist, dass er als Künstler gefeiert wird, hat YouTube mir nochmal vorgespielt und ich dachte, oh, ich glaube, ich war in dem Gespräch doch ein bisschen ungerecht, weil diese Szene ist wirklich schön. Das ist wirklich eine tolle Szene. Ja, und das ist die Szene, wo ich immer heulen muss, egal wie oft ich sie sehe. Die ist fantastisch und dann hat YouTube das gemacht, was es halt immer gerne macht. Es hat mir andere Sachen vorgeschlagen, so rechts an der Seite. Ja. Und dann habe ich mich durch so ein paar Szenen geklickt, die offensichtlich als die großen Clips von Doctor Who gesehen werden. Ja. Und dachte, ja, die Serie hat schon was zu bieten. Und ich werde nicht mehr der große Doctor Who-Fan. Und es wird wahrscheinlich nie reichen, dass ich so eine ganze Episode gucke und sage, ja, das ist total geil, das reißt mich von Anfang bis Ende mit. Ja. Aber Doctor Who kann Emotionen, Doctor Who kann Grusel, Doctor Who kann Humor. Yes. Und ich sehe es, ich verstehe es irgendwie. Ich habe das ein bisschen mehr verstanden und insofern bin ich von meinem Cringe-Tum, was Doctor Who betrifft, so ein bisschen abgerückt, würde ich sagen. Du weißt schon, dass du dir gerade einhandelst, dass wir nochmal eine Folge Doctor Who gucken müssen. Können wir machen, aber du kannst mich auch wieder zum Cringe machen damit, ne? Das weißt du auch. Shit, Risiko. 2-1 Risiko. Oh, ich muss dir mal DuckTales geben. Egal. Schön, okay, Doctor Who ist natürlich, da bin ich froh, wenn das ein bisschen nach vorne kommt. Auch wenn wir hier eigentlich Filme besprechen und keine Serien, aber das habe ich auch ein paar Mal gebrochen, dieses Gesetz. Ja, hast du. Was haben wir uns denn gegenseitig an TV-Zeug vorgeworfen? Also wir hatten einmal dieses wirklich, was echt eine harte Episode war, weil es einfach viel war. Wir sind einmal komplett durch Blackadder durchgegangen. Oh, das war großartig. Und das kannte ich davor nur partiell. Ich hatte davon ein bisschen was gesehen, aber ich kannte das nicht so richtig und es war geil. Es war wirklich geil, oder? Wir haben einmal großen britischen TV-Humor abgefeiert und hatten wirklich viel Spaß damit. Ja. Also Blackadder, wer es nicht weiß, Rowan Atkinson, der Mr. Bean gespielt hat, hat früher, also er hat viele Serien, The Thin Blue Line, was war das alles? Blackadder, natürlich Not the 9 o'clock News, ist das mit ihm? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mr. Bean, es ist Mr. Bean. Es ist Mr. Bean. Jedenfalls hat er wahnsinnig viel gemacht und das lohnt sich fast alles anzuschauen. Er hat so viele geile Sachen gemacht und Blackadder ist einfach eine Serie, die über 4 Staffeln gelaufen ist. Die letzte ist überraschend emotional geendet. Ja, es war halt auch eine Kriegs-, es war auch tatsächlich war die letzte Staffel die am mainstreamigsten war. Und am ehesten für ein größeres Publikum gemacht war. Aber es hat funktioniert. Es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass er seinen Humor verraten hat. Überhaupt nicht. Aber dann war es auch eine richtig emotionale Episode. Ja, total. Wo sich einfach mal mit Leben und Tod auseinandergesetzt wurde, was man in so einem schwarzhumorigen Setup nicht zwingend erwartet. Nee. Und es war nicht der einzige TV-Ausflug, den wir gemacht haben. Ne? Wir haben schon erwähnt, Anke Engelke und Olli Dietrich. Hm. Dann hat mir Johannes den Tatortreiniger aufgegeben, wo ich auch eher so verhalten war. Ja, was ich auch ein bisschen weird fand. Ich war ein bisschen verstört davon, weil ich dachte, ja, wir feiern jetzt einfach alle zusammen den Tatortreiniger ab. Du hast mir die komplett falschen Episoden gegeben. Ja, das hast du auch gleich am Anfang gesagt. Und ich war so, was? Wieso? Das sind doch die großartigsten Episoden schlechthin. Die geilsten Episoden beim Tatortreiniger sind die Alltag darstellen, wo einfach Schotti, der vom großartigen Bjarne Mädel gespielt wird, einfach das macht, was halt sein Job ist. Scheiß Arbeit, aber irgendjemand muss es machen, Arbeitsalltag und so weiter. Yeah. Und Johannes hat mir aber diese surrealen Episoden gegeben. Es gibt nämlich dazwischen so ein paar wirklich merkwürdige, fantastische Episoden, die meiner Meinung nach da nicht so gut reinpassen. Das stimmt nicht. Und das ist das, was Fernsehen auch kann und was in Deutschland viel zu selten passiert, dass du mal eine absurde Situation hast, wo zum Beispiel Schotte einfach in so einem Schloss ankommt und dieses Schloss will, dass du in Reimen redest. Was für eine bescheuerte Idee. Es ist super geil. Und wenn du nicht in Reimen redest, dann gibt's ein Reset und er steht wieder vor der Tür und muss die Szene von vorne anfangen. Und es ist so geil. Ich liebe das. Es war okay, fällt aber Meinung nach komplett ab zu den anderen Episoden, die viel besser waren. Naja. Was wir noch besprochen haben, was Fernsehen betrifft, zumindest Fernsehen tangiert, wir haben über Checker Tobi geredet, den Johannes vorher gar nicht kannte, den ich kenne, weil ich einen Sohn habe, der damals genau das Zeug geguckt hat, so als Fünfjähriger, und der es heute auch noch geil findet. Ja. Und dann haben wir uns Checker Tobi den Kinofilm angeguckt, den großen Kinofilm, der mittlerweile auch eine Fortsetzung gekriegt hat. Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, und du warst angetan. Eine der erfolgreichsten Episoden, die wir haben, muss man sagen. Wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber nicht nur deswegen erfolgreich, sondern auch erfolgreich, weil ich es geschafft habe, dich dafür zu begeistern. Als Erwachsener hast du gesagt, ich verstehe das total und das ist vielleicht sogar das Bessere. Hast du damals nicht sogar gesagt, ist das der bessere Peter Lustig? Oder das, ich glaube, das hast du gesagt und ich habe dir so halb zugestimmt. Ja, nee, ich habe es als Frage formuliert und du hast dann gesagt, oh, da packe ich aber mal ein Ausrufezeichen dran. Oh, okay. Und ich war so, wow, was? Moment, langsam. Also, Löwenzahn hat immer ein Herz, einen Platz in meinem Herzen, ja, natürlich. Natürlich, großartig. Löwenzahn ist toll. Ich finde das neue Löwenzahn leider nicht ganz so gut. Das habe ich nie gesehen. Ja, ich war sogar mal Teil, also ich habe mal mitgespielt, aber ich will da jetzt nicht drauf scheißen oder sowas, aber ich fand halt Peter Lustig besser. Aber das ist so mein Ding damit. Aber ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage, ne? Du wirst mit was groß und dann ist das dein Ding. Und ich fand Checker Tobi aber wirklich, wirklich, wirklich toll. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Ein sehr sympathischer Mensch, der genau das macht, was ich erwarte von so einer Kinder-Infotainment-Sache. Ja. Das Entertainment auch groß geschrieben und trotzdem super, super tolle, geile, spannende, nerdige Sachen dabei. Ein weiterer Ausflug ins TV. Ich war so glücklich, dass ich das mit dir machen konnte. Und ich habe die Episode nochmal komplett gehört. Die macht echt Spaß. Also ich habe gesagt, das wird eine Narzissten-Episode. Ja, wir werden uns selbst loben. Ich finde, wir haben das wirklich gut geschafft, über Wrestling zu reden. Oh nein! Die Folge Anfang dieses Jahres, wo wir über Hitman Hart Wrestling with Shadows reden. Die große Doku, die sich mit dem Montreal Screwjob auseinandersetzt. Und es gehört so ein bisschen zur Historie dieses Podcasts, dass ich Johannes immer mal wieder mit so Wrestling-Trivia nerve. Es ist so seltsam gewesen, weil du wirklich alle paar Episoden irgendeinen komischen Wrestling-Bezug hergestellt hast, wo ich nicht wusste, wo kommt das her? Was haben die Leute für ein Bild von dir, was überhaupt nicht stimmen kann, weil Wrestling eigentlich gar keine Rolle spielt? Was ist das? Und ich mag irgendwie Wrestling und ich bin nicht der Typ, dem man zutraut, dass er Wrestling mag. Und dann habe ich Johannes immer mal wieder mit Wrestling-Zeug genervt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen auch mal über einen Wrestling-Film reden. Ja. Und zwar nicht über sowas wie The Wrestler von Aronofsky, sondern über einen Film, der tief im Business drin ist. Und dann habe ich ihm Hitman Hart vorgesetzt und ich glaube, du warst okay damit. Ja, naja, ich war schon okay damit, weil die Dokumentation an sich spannend war und man irgendwie einen Einblick in eine Welt bekommt, die einen überhaupt nicht tangiert, mit dem man überhaupt nichts zu tun hat. Wo man echt denkt, warum gibt es überhaupt Leute, die in dieser Welt existieren? Aber wenn man den Film gesehen hat, weiß man darum. Dann weiß man plötzlich, wow, okay, ich habe allen Unrecht getan in meinem Leben. Es ist wirklich, wirklich ein geiles Ding. Aber auf eine Art und Weise, da sieht natürlich jeder was anderes drin. Und ich weiß nicht, ob ich da in dieser Arena stehen würde und da unbedingt so mitjohlen und jubeln und saufen und was weiß ich würde. Aber ich finde, so dieser schauspielnahe, sagen wir, Gedanke. Es sind ja keine guten Schauspieler, aber dieses Bedürfnis, eine Story zu erzählen, die über diesen, durch einen Kampf, durch so ein triviales Ding. Ich finde es total großartig. Also wir haben sehr lange in dieser Episode über die Geschichte des Wrestlings geredet und ich glaube, wir sind vor allem auch so zu der Konklusion gekommen, dass Wrestling vor allem auch auf einer Metaebene spannend ist. Ja, es macht wahrscheinlich mehr Spaß, über Wrestling zu reden und über das ganze Business und sich damit auseinanderzusetzen, als tatsächlich Kämpfe zu gucken, die 20 Minuten sind und Leute schlagen da aufeinander ein. Und das macht der Film halt richtig, ne? Der geht halt auf die richtigen Themen drauf, dass man dafür Interesse aufbringen kann, ohne jetzt die ganzen Kämpfe durchstehen zu müssen, die am Ende vielleicht, wo vielleicht 2 Minuten davon spannend sind. Um unsere großen TV-Abenteuer abzuschließen, wir haben Tatort geguckt in einer Episode. Oh, das war gut. Ich hab das sehr genossen. Welche 2 Speerspitzen der deutschen Fernsehlandschaft müssen wir raussuchen, um beurteilen zu können, wo wir stehen? Als, sagen wir, Konsumenten. Genau, als deutsche gesamtgesellschaftliches TV-Phänomen. Auf der einen Seite der Tatort, den ein Haufen Leute traditionell sonntags gucken und auf der anderen Seite Rosamunde Pilcher. Die große, erfolgreiche Reihe. Und wir haben es geschafft, wir haben einen Rosamunde Pilcher-Film geguckt, beide zum ersten Mal. Ja. Und wir haben festgestellt, dass wir das nicht mögen. Mhm. Wir haben es geschafft, eine Episode zu machen, in der wir nicht zu krass drüber herziehen und nicht mit Publikumsbeschimpfung oder ähnlichem anfangen, sondern wirklich versuchen zu ergründen, was fasziniert Menschen an Rosamunde Pilcher und an diesen Rosamunde Pilcher-Geschichten. Ja. Wir haben einen gewissen Respekt für die Frau hinter den Geschichten, für die Britin gefunden, die eigentlich Rosamund Pilcher heißt. Rosemund, ich weiß es nicht mehr, aber es wird nicht so ausgesprochen wie im Deutschen. Ja. Und wir haben gesagt, ja, es ist nicht unser Ding, aber wir sehen, was da passiert und was da zieht. Ja, ja. Das war wirklich spannend und ich habe auch überlegt, ob man das öfter machen sollte. Ich meine, ich bin, das hast du vorhin gesagt, so ein bisschen dafür verantwortlich, die deutschen Sachen reinzubringen. Wir neigen dazu, als Filmeliebhaber in Deutschland oft auf den eigenen Haufen zu kacken und zu sagen, was für eine Scheiße, Deutschland kriegt es nicht hin und es ist alles Mist und so. Und ich gebe zu, dass der große Teil tatsächlich Mist ist. Aber wenn ich in Amerika lebe, dann kriege ich wahrscheinlich auch einen Haufen Mist mit, den ich in Europa nicht mitbekomme, weil der nicht rüberkommt. Liebes Publikum, ich habe versucht, Johannes die Perlen der deutschen Filmgeschichte zu geben und bin jedes Mal gescheitert. Das geht um Christoph Schlingensief, 100 Jahre Adolf Hitler. Johannes, das war eine Scheiße. Oh. Warum läuft Herr Amok, neuer deutscher Film, nur Johannes Mist. Nur Schlimm. Am Rumlästern, überhaupt kein Verständnis für die, für dieses krasse, für die krasse Tristesse? Horrordrama, genau, für dieses, für die Tristesse in diesem krassen Horrordrama. Ich hab's wirklich versucht. Caligari, damit konnte ich dich kriegen. Caligari hat dich begeistert. Ja. Aber den kanntest du auch schon, das zählt nicht. Ich hab's wirklich versucht mit, und ich hätte noch so ein paar Filme aus dem Bereich neuer deutscher Film in der Hinterhand. Ja, aber du lässt sie in der Hinterhand. Ich lasse ihn in der Hinterhand so ein bisschen, weil warum läuft Herr Amok zum Beispiel? Ich bereue es wirklich, dass ich dir diesen Film gegeben habe. Du bereust es richtig? Ja, weil ich wirklich gedacht habe, du erkennst, was da geschieht. Und kannst da irgend, und du warst nur abgeturnt. Ich war nur abgeturnt. Oh Gott. Aber das Interessante ist, was mir jetzt ein bisschen lehrt, unsere ganzen Gespräche und so, dass diese ganzen Filme, selbst wenn ich sage, das ist der größte Scheiß, ich bin jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenigstens ein kleines bisschen dankbar, dass ich sowas von dir bekomme. Weil das wirklich meinen Horizont, und das ist ja der erklärtermaßen das Ziel dieses Podcasts, den Horizont des anderen zu erweitern. Und ich weiß, dass ich damit nichts anfangen kann und ich weiß auch, dass es in Zukunft nichts wird. Herr R. wird mir nie irgendwas sagen, aber ich will deine Perspektive sehen und ich will wissen, was siehst du darin? Auch wenn ich dich streckenweise einmal, also wirklich dir links und rechts eine geben möchte, weil ich denke, was zur Hölle, warum tust du mir sowas an? Aber ich bin trotzdem immer ein Stück dankbar. Vielleicht um noch einen Film zu nennen, bei dem ich es bereue. Bei dem ich es wirklich bereue, wo ich nicht nur traurig war, dass er dir nicht gefallen hat, sondern der musste dir gar nicht gefallen, weil das war auch wieder so ein Sprung ins kalte Wasser. Wir kannten den Film beide nicht. Ich hatte den gerade bestellt bei Bildstörung, die immer so speziell dafür sind, sehr spezielle Filme zu finden und auf dem deutschen Markt zu veröffentlichen, die sonst irgendwie hier keinen Platz finden würden. Und über den hatte ich sehr viel Gutes gehört und habe dann gesagt, okay, will ich gucken? Ach Johannes, komm, lass uns, ich gebe dir den auch gleich. The Painted Bird aus dem Jahr 2019. Oh fuck. Ein tschechischer Film, der sich mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzt. Und das war tatsächlich das einzige Mal, dass ich habe den Film vor Johannes gesehen. Ich hatte ihn nicht gesehen, also ich habe ihn vorgeschlagen. Dann haben wir, ein üblicher Weg ist, ich schlage einen Film vor. Mhm. Wir haben eine Woche Zeit, den Film zu gucken. Dann treffen wir uns mit unseren Recherchen, reden über den Film. Und ich habe den Film dann irgendwie 3 Tage, nachdem ich ihn vorgeschlagen habe, geguckt und habe Johannes angerufen und gesagt, hast du den Film schon gesehen? Und Johannes hat gesagt, nee. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich kann verstehen, wenn du den Film nicht sehen willst. Und habe dann kurz gesagt, worum es geht. Mhm. Und habe gemeint, ja, da sind einige Themen drin, die dich vielleicht triggern könnten, die echt hart sind, die ziemlich krass sind. Und ich kann es absolut nachvollziehen, wenn du sagst, nee, ich habe keinen Bock auf diesen Film. Mhm. Weil das ist ein Film, wo man 3 Triggerwarnungen davor packen muss, wegen wirklicher Grausamkeiten und so weiter. Ja. Und Johannes hat gesagt, nee, ich will mir angucken. Mhm. Und ich fand den Film stark, ich fand ihn emotional stark. Es ist wirklich ein schrecklicher Film, es ist einfach 169 Minuten nur die Welt ist im Arsch. Mhm. Und dann ist Johannes aber in dieses Gespräch gekommen, dass ich mit einer Haltung, wo ich das Gefühl hatte, es hat sich nicht für dich gelohnt, das zu gucken, darin zu leiden, weil du nicht mehr mitnehmen konntest. Weil für dich war es eher so, ich habe mich drüber geärgert, dass dieser Film das so ausschlachtet. Es kam dann auch irgendwie der Wort, das ist so Elendsporn und sowas. Ja, genau. Und dann war es halt so, okay, dann hättest du ihn wirklich nicht gucken müssen, weil wenn man sich da schon durchquält, dann sollte man zumindest mitnehmen, okay, ich nehme da irgendwie eine Stärke mit. Und offensichtlich war es für dich nur eine Quälerei, zum einen, weil er wirklich schlimm ist. Ja. Und zum anderen, weil du die ganze Zeit so dieses Exploitation-Gefühl hattest. Ja, ja, genau. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass man den Zuschauer nur noch und noch und noch eine schlimme Sache vorsetzen will, ohne dass da wirklich ein Mehrwert bei rauskommt. Das war wirklich ein seltsames Filmerlebnis, muss man sagen. Ja, ich fand es auch ein seltsames Filmerlebnis. Es war schwer durchzuhalten. Ich habe da halt mehr draus gewonnen, aus dieser Darstellung des Schreckens. Ja. Und ich fand, es war so ein Film, der so diesen Katharsis-Gedanken hochhält, der klassischen griechischen Tragödie. Mhm. Du wartest durch Scheiße und am Ende hast du irgendwie das Gefühl, da ist aber ein ganz kleines bisschen. Und wenn es nur ein Funken ist, Hoffnung. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich war sehr froh, dass ich den Film gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, du hättest ihn nicht sehen müssen. Nee. Und auch wenn das Gespräch ganz interessant war und es auch voll interessant war, deine Perspektive drüber zu hören, hatte ich bei dem am ehesten das Gefühl, ja, vielleicht war das nicht unbedingt das Setup für den Film, dieser Podcast. Mhm. Wir sagen ja oft oder immer, guckt euch einen Film an, bevor ihr euch anhört, wie wir darüber reden, weil wir spoilern volle Kanne und so weiter. Und es gibt so ein paar Filme, bei denen ich sage, schenkt euch den Film, hört euch einfach unser Gespräch an. Und das ist so ein Fall, wo ich denke, über Painted Bird kann man reden. Und man kann darüber reden, was in dem Film für Probleme existieren und warum bestimmte Sachen gehen und warum bestimmte Sachen nicht gehen. Und das Gespräch fand ich total spannend. Insofern kommt wieder ein Stückchen Dankbarkeit durch bei mir, weil ich dann denke, okay, das Gespräch hätte ich ja sonst nicht geführt mit dir. Ja. Aber den Film selbst, nee, furchtbarer Film. Wir haben so ein paar Filme aus der Reihe, wir gucken sie, damit ihr sie nicht gucken müsst. Wir geben uns nämlich nicht nur muss man sehen Filme, weil sie so toll sind, sondern hin und wieder werfen wir uns auch Trash zu. Aber es gibt ja den meisten Trash, den wir geguckt haben, den müsst ihr unbedingt auch sehen. Flash Gordon zum Beispiel. Ne, Flash Gordon ist großartig, auf jeden Fall. Nichts gegen Flash Gordon. Nein, ich meine jetzt eher sowas, wir haben Pulkasari geguckt, unser nordkoreanischer Film. Oh mein Gott, ja. Okay. Da hatten wir beide sehr viel Spaß, vor allem an der Hintergrundgeschichte. Ja. Wir haben festgestellt, während wir darüber geredet haben, das hat dann auch unsere Top-Liste wieder gespiegelt. Ja. Das ist ein Film, bei dem die Hintergrundgeschichte deutlich spannender und interessanter ist als der Film selbst. Ja, ja. Und das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, hört euch die Episode an. Ihr könnt danach immer noch entscheiden, ob ihr den Film gucken wollt. Mhm. Aber hört euch die Episode an, weil das ist so weird, was im Zuge dieses Films passiert ist, diese Dreharbeiten, dieser entführte koreanische Regisseur, der nach Nordkorea entführt wird, zum Best Buddy von Kim Jong-il wird. Und dann reden wir sehr viel über die koreanische Filmgeschichte und wie schräg und bizarr diese koreanische Filmgeschichte ist. Also nur, um das nochmal klarzustellen, das, was Plur gerade gesagt hat, dass der Filmemacher entführt wird, um dann Best Buddy mit Kim Jong-il zu werden, das ist nicht die Handlung des Films. Es ist kein Thriller, der diese Handlung erfindet, sondern das ist wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. Der wurde gezwungen, Filme zu drehen, weil Nordkorea hat irgendwann festgestellt, shit, vielleicht ist Kapitalismus doch besser, um gute Filme zu machen. Wir können keine guten Filme. Und dann haben sie angefangen, Leute zu entführen, um gute Filme zu machen. Und einer dieser Filme war ein Godzilla-Verschnitt, der sich einer koreanischen Sage annimmt, der von Bauern handelt, die sich befreien mit Hilfe eines Monsters, das dann wie Godzilla durch die Gegend stapft. Und der Film war wirklich schlecht. Der Film war nicht gut. Der war wirklich schlecht. Und ich finde es beeindruckend, dass wir dann trotzdem über einen schlechten Film so lange reden können. Wir haben ewig über die nordkoreanische Filmgeschichte geredet, weil das auch so absurd ist, weil es so viele merkwürdige Momente in diesem sowieso schrägen und bizarren Land gibt, das halt auch für viele als Witz wahrgenommen wird, was es auch ganz oft ist. Mhm. Sorry, liebes Nordkorea, ich glaube nicht, dass irgendjemand aus Nordkorea dieses Ding hört. Nein. Aber es ist ja auch zu Recht, aber dann ist natürlich auch ganz viel Schrecken dahinter und es war eine wirklich spannende Episode, wo wir sehr viel durch die Kulturgeschichte gegangen sind und geguckt haben, was macht Nordkorea und was denkt Nordkorea, was einen guten Film ausmacht. Ja, und was denkt Nordkorea, was der Rest der Welt von ihnen hält? Also, nachdem der Filmemacher wieder geflohen ist, es geschafft hat, sich von seinem Entführer loszusagen und in Wien, glaube ich, bei einem Festival, es geschafft hat, andere Filmemacher davon zu überzeugen, ihnen zu helfen und dann geflohen ist, hat dieser delusional Diktator aus Nordkorea einen Brief geschrieben und hat gesagt, oh nein, sie haben dich entführt, sollen wir dich zurückholen? Was zur Hölle? Das ist so krass, die leben wirklich ihre eigenen Lügen. Auch selbst die Herrschenden haben Glauben ihre eigenen Lügen. Es ist total absurd. Wir hatten Spaß mit Trash. Wir haben uns das Star Wars Holiday Special angeguckt, so ein bisschen aus Verlegenheit. Wir haben nämlich so ein Weihnachtsspecial gemacht, da haben wir ganz viele Weihnachtsepisoden aufgenommen und haben dann festgestellt, oh, wir brauchen noch eine. Ich habe dieses Weihnachtsspecial als einziges aufgeschrieben, als ich mir die Überschrift überlegt habe, unser schlimmster Griff ins Klo. Ah, daran hast du gedacht. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Freude daran. Das ist einfach nur Mist. Es ist so Mist gewesen. Star Wars Holiday Special. Wenn ihr wirklich mal richtig schlimmen Trash gucken wollt, dann macht das. Es ist wirklich nicht zu ertragen, streckenweise. Und es ist echt, ne? Es ist aus dem Jahr 1978 oder 79. Es ist George Lucas, der zwischen dem ersten und dem zweiten Film noch sowas einschieben will. Mit allen Stars aus den Filmen. Harrison Ford ist dabei. Mark Hamill ist dabei. Aber er hat es ja nicht selber gemacht. Carrie Fisher ist dabei. Ja, er war zumindest involviert in das Ding und es hatte seinen Segen. Und wir haben aber auch festgestellt, es ist nicht einfach nur unterhaltsamer Trash, sondern es ist leider auch sehr, sehr, sehr langweiliger Trash. Ja, das ist das Ding. Wenn Filme nicht nur trashig, sondern auch noch langweilig sind, dann wird es problematisch. Wir haben in der Reihe, was für Trash können wir finden, habe ich Johannes einmal Manos, The Hands of Fate, gegeben. Oh, ich habe ihm vorher, und ich habe ihm vorher nicht gesagt, dass das als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Und war tatsächlich so ein bisschen neugierig, wie er den Film rezipiert und wann er anfängt zu checken, dass ich ihn da voll trolle. Ich habe so lange gebraucht. Ich habe vor diesem Film gesessen und die ganze Zeit gedacht, was findet, irgendwas muss doch Blur daran finden. Irgendwas muss doch da drin sein. Und ich habe es nicht gefunden und deswegen, ich war so verzweifelt beim Gucken. Bis du mir dann beim Gespräch endlich gesagt hast, dass du es selber schlecht findest. Was für ein schöner Trash-Film, der wirklich unterhaltsam ist. Also wenn ihr mal einen Film sehen wollt, der nur wegen einer Wette entstanden ist, weil der Typ, der den gemacht hat, der war kein Regisseur, der hat aber gesagt, ich kann Filme machen. Und irgendein Regisseur hat dann gesagt, ja, von wegen. Ja, das ist doch leicht, kann doch jeder. Und dann haben sie um Tausender oder so gewettet. Und dann war der gezwungen, diesen Film schnell zu machen und dementsprechend ist dieser Film auch geworden. Wir hatten aber auch Trash, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Wo ich dachte, das ist Trash, der wirklich Spaß macht und der gut irgendwas hat, wenn ich auch nicht genau weiß, was. Und das war vor allem der Russ Meyer Film. Wohlgemerkt, ich habe nicht gesagt, dass das ein guter Film ist, aber irgendwas war da drin, irgendwas Künstlerisches, was Johannes nicht gesehen hat. Ja, für Plor reicht es vollkommen aus, wenn da nur ein Hint von vielleicht einer Doppelbödigkeit oder sowas drin ist. Da war mehr drin. Film hat seinen eigenen Regisseur verraten. Was? Russ Meyer war auf der Suche nach Titten und was er gefunden hat, war Kunst. Und übrigens, Roger Ebert war an diesem Film beteiligt, allein deswegen schon. Roger Ebert hat bei mir so einen Slide nach unten gemacht im Ansehen. Ich habe irgendwie gedacht, ja, das ist der große Filmkritiker. Und dann hat er dieses Ding geschrieben und ich dachte, um Gottes Willen, dir glaube ich kein einziges Wort mehr, wenn du über einen Film redest. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war halt einmal alles. Es waren Sex und Drogen und Rock'n'Roll und Brüste und sehr viel Soap Opera, die man nicht erwartet an dieser Stelle. Aber wenn wir bei Griffen ins Klo sind, für mich der größte Griff ins Klo war definitiv Don't Worry, We'll Think of a Title. Ja. Den wir nur ausgesucht haben anhand des Titels. Das war nämlich nach unserer 100. Episode, haben wir gesagt, so, jetzt machen wir mal zwei Episoden, wo jeder 5 irre Titel vorschlagen darf, die er total bekloppt findet und witzig oder cool und wo er denkt, den will ich einfach nur wegen des Titels sehen. Ja. Und wir haben jeweils den anderen wählen lassen, was für einen Film wir nehmen. Und Johannes hatte in seiner Liste unter anderem Brief Interviews with Hideous Man stehen. Der auch nicht so 100% überzeugend war. Aber immerhin, es war von John Krasinski aus The Office, deswegen konnte ich ein bisschen nochmal sagen, wie toll ich John Krasinski finde als Menschen. Ja. Und dann war es auf meiner Liste stand, Don't Worry, We'll Think of a Title, also keine Sorge, wir denken uns noch einen Titel aus, der vom B-Cast der Dick Van Dyke Show gemacht wurde. Ja. Johannes ist großer Dick Van Dyke Show Fan. Ja, ich liebe diese Show, total großartige 50er Jahre Show, 40er, 50er? 50er glaube ich eher. Das Problem war, dieser Film war einfach nur schlecht. Also es war wirklich ein Film. Es war so, ich hatte das Gefühl, es war so ein Cash-Grab. Die versuchen dann nochmal Geld rauszuholen aus ihrer Berühmtheit, die sie durch diese Dick Van Dyke Show erlangt haben. Und dann ist da alles Mögliche zusammengekommen. Und dann haben die jeden Gag gegriffen, der nur halbwegs am Wegesrand lag und haben ihn schlecht umgesetzt. Also es hat wirklich wirklich nicht funktioniert. Nee, es war super traurig. Es war auch eine Episode, durch die wir uns eher so ein bisschen gequält haben, weil wir sehr schnell festgestellt haben, wir mögen beide den Film nicht. Das heißt, es gibt nichts zu streiten. Mhm. Und dann war das Highlight dieser Episode ist dann tatsächlich eher, wenn wir über die Dick Van Dyke Show reden. Stimmt. Und Johannes mir versucht zu erklären, was er daran toll findet. Mhm. Ich hatte nämlich dafür auch da reingeschaut und ja. Hab festgestellt, ist auch nicht so meins. Ich bin einfach kein Sitcom-Fan und ich fand den Slapstick-Humor da auch nicht so geil. Ja. Aber ich kann natürlich mehr sehen, dass das irgendwie großes TV-Gut ist, während dieser Film wirklich einfach nur ein Griff ins Klo war. Ja. Gut, wir haben also Filme, die wir beide nicht geil fanden, aber wir haben auch Filme, die wir beide wirklich 100% abgefeiert haben. Ja. Und zwar sehr, sehr viele, wenn ich mir das nochmal durchgucke. Wir hatten große Konsensfilme. Ja. Was fällt denn dir so als erstes ein, als großer Konsensfilm? Ein Film, bei dem wir beide nicht gedacht haben, dass es so gut ist, ist Citizen Kane. Auf jeden Fall. Das war der größte überraschende Konsens. Ja. Ich glaube, total krass. Ich bin angetreten mit dem Gedanken, ich habe immer mal wieder im Podcast gestreut, es gibt so Citizen Kane Filme. Das sind Filme, wo man sieht, dass alle die sagen, sind die größten Filme der Filmgeschichte. Mhm. Und man selbst denkt so, meh. Ich glaube, so ein bisschen habe ich Sunset Boulevard eingeordnet, was Johannes auch wahrscheinlich sehr traurig fand. Ja, Sunset Boulevard ist großartig. Toller Film. Und ich glaube, Johannes ist rangegangen mit, das ist ein Konsensfilm, den muss ich jetzt zerfleddern. Mhm. Dann sitzen wir da komplett sprachlos vor diesem Meisterwerk. Mhm. Und am Schluss sage ich sowas wie, scheiße Johannes, ich glaube, die Leute, die sagen, das ist der beste Film aller Zeiten, haben recht. Ja. Und Johannes nickt. Absolut genickt und gesagt, ja, irgendwie kommen wir nicht drum rum. Wenn man so schon so reingeht eigentlich, ne, einen Film anguckt und sich denkt, okay, den muss ich zerfleddern, das geht eigentlich nicht. Es kann ja nicht sein, dass der Anfang 20-jährige Idiot, der nicht einen einzigen Film vorher gemacht hat, der so ein großer, so ein Wunderkind fürs Theater war und dann anfängt irgendwie zu sagen, ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man Licht setzt, aber ich mach's jetzt einfach mal, da so ein Meisterwerk hinhaut. Mit so vielen krassen, tollen Kameraeinstellungen. Ja. So viele tollen Szenen, die wirklich, wo viel Gedanken dahinter stecken, wo er auch am Set wirklich mit Practical Effects gearbeitet hat, um bestimmte Perspektiven hinzukriegen. Total krass. Und vor allem, weil er keine Ahnung davon hatte, Sachen erfunden hat einfach. Ja. Also wir waren beide umgehauen, sowohl von der Art, wie der Film erzählt, als auch von seiner Technik, mit der er das macht. Mm. Und wir haben am Schluss festgestellt, scheiße, wir lieben diesen Film. Ja. Wir können nichts Negatives sagen, das ist wirklich ein guter Film. Mhm. Und ich weiß, es gibt Leute und gerade so in der Podcast-Landschaft gibt es viele, die sagen, naja, Citizen Kane, hört nicht auf die. Es ist nicht der beste Film aller Zeiten, zumindest nicht mein Lieblingsfilm, aber es ist wirklich ein sauguter Film. Zweiter Konsensfilm genau in dieser Zeit, in unsere Jubiläumsepisoden. Da hat Johannes mir ist es dein Lieblingsmusical? Wahrscheinlich. Singing in the Rain gegeben, der bei mir auch einfach, es war schon klar von vornherein, der bei mir auch in den Top 10 ganz weit vorne ist, mein liebstes Filmmusical. Ja, wobei du immer, und das ist so toll, ich habe dir ja immer mal wieder Slapstick-Filme gegeben und jedes Mal geschwitzt, weil du genau das immer sagst, Slapstick ist nicht so dein Ding. Bisher hast du bei fast jedem Film, Slapstick-Film, den ich dir gegeben habe, gesagt, ich bin völlig überrascht, das ist ja ein guter Film, wie kann das denn sein? Und bei Musicals genau das Gleiche. Naja, ich glaube, es gibt schon Sachen, wo ich dann gesagt habe, nee, ist nicht so. Was denn? Naja, also ich fand jetzt, Buster Keatons anderer Film, über den wir gesprochen haben. Ja, The General. The General fand ich sehr unterhaltsam als Actionfilm. Ja. Aber es war halt genau, dass ich sehe es und sage, ja, es ist unterhaltsam, es macht Spaß und so weiter und ich kann sehen, was da großartig dran ist. Ja. Aber ich gehe da trotzdem raus und denke noch, ja, ich muss nicht 10 von diesen Filmen sehen. Ja, hört euch die Episode nochmal an. Flo war begeisterter, als er jetzt tut. Und dann ein Film, den du sehr abgefeiert hast und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum, war Pitch Perfect. Ja! Das war unsere, als wir Girls' Night gemacht haben. Wir wollten zwei Girls' Night Filme, wir kommen gleich dazu, was ich Johannes gegeben habe. und Johannes hat mir Pitch Perfect gegeben. Ein Musical aus dem Jahr 2012, wo er und das uns weiß machen will, dass das Geilste und das Coolste am College die Gesangsgruppen sind. Ja. Und dass die sowas machen wie Rap-Battle und so weiter und das sind die Gangster. Das ist das Unwahrscheinlichste, was man sich aussuchen kann für so eine Highschool-Geschichte. Der durchaus witzige Momente hat mit den Nebencharakteren und mir viel zu wenig von den Nebencharakteren erzählt und mir stattdessen eine sehr lame Gewinnergeschichte mit Anna Kendrick vorsetzt. Ich mag Anna Kendrick, die ist super in dem Film. Und die wirklich interessant wären, die Personen, vor allem von Rebel Wilson gespielt, Pat Amy, kommen viel zu wenig vor und dann war ich so, ja, aber Johannes, warum? Ich meine, ja, es ist schön, dass du das 15-jährige Teenager-Mädchen in dir entdeckt hast. Natürlich. Aber warum? Darum ging es doch auch. Man sollte, das ist, was ist sonst Girls' Night? Na, mein 15-jähriges Teenager-Mädchen liest philosophische Schriften, geht auf die Straße gegen den Vietnamkrieg protestieren und setzt sich mit tiefen emotionalen Problemen auseinander. Ich nehme Frauen nämlich ernst im Gegensatz zu dir. Ich wollte, wir haben da so richtig böse drüber gestritten, was Girls' Night-Filme sind, weil ich wollte dieses Gute-Laune-Ding, wo man zusammen, weiß ich nicht, zu drei Freundinnen auf dem Bett gucken sich irgendeine Rom-Com an und haben einfach einen netten Girls' Night-Abend. Und ich habe Johannes einen Film gegeben, der wirklich von einer Frau inszeniert war, wo wirklich eine Frauenperspektive gezeigt wurde, nämlich Ginger und Rosa, aber von der großartigen Sally Potter von der großartigen Sally Potter, fantastische Regisseurin. Du wolltest, Alter, Feminismus, what the fuck? Ich gebe dir einen Film von einem Mann, der sich vorstellt, wie das Teenager-Mädchen mögen. Nein, von Sally Potter mit der fantastischen Alice Fanning und ebenso fantastischen Alice Englert, der sich wirklich mit den Protagonistinnen auseinandersetzt und ihre Perspektive annimmt. Ich bin total bei dir, was das betrifft. Aber es ist kein Girls' Night-Film. Oh, der Film ist mir zu traurig. Ja, ich habe davor gesessen und habe gesagt, okay, jetzt machen wir Girls' Night. Schön, schön, schön. Und war in einem Mindset, dass dieser Film total kaputt gehauen hat mit seiner... Ich war total crushed am Ende. Weil dieser Film einfach zu traurig und zu hart und zu, wow, what the fuck. Ich will doch nicht mit meinen Freundinnen dann auf dem Bett liegen und wir heulen alle zusammen und sind total fertig mit den Nerven und die Welt ist ein schlimmer Ort, denken. Das Schlimme ist, du mochtest diesen Film, ne? Ja, ich mochte ihn total. Aber du warst echt fertig, weil ich dir einen Film gegeben habe, der deiner Meinung nach nicht zu einer Girls' Night passt. Ja, total. Und das ist total komisch, weil die Hälfte des Gesprächs ist Johannes, der mir erzählt, dass es echt nicht funktioniert als Girls' Night Film, dass ich doch voll der Trottel bin, dass ich sowas für eine Girls' Night vorsetze. Ja. Und dann die andere Hälfte ist, aber wir sitzen da und sagen, wow, also zum einen ist es saugut gespielt von Al Fanning, irgendwie, keine Ahnung, keine 15 ist, als sie das spielt. Das ist super krass. Und dann ist es saugut inszeniert und eine wirklich krasse Auseinandersetzung mit diesem Großwerden und dem persönlichen Leiden und wie das politische Leiden da drin gespiegelt wird. Ja. Das ist wirklich ein starker Film. Ja, du hast es versucht, dann irgendwie nochmal wieder gut zu machen mit einem anderen Film. Meine Redemption-Arc war dann Pretty Woman, ne? Ja. Den wir auch beide abgefeiert haben. Ja, den wir auch abgefeiert haben. Also ein paar kleine Probleme hat der Film vielleicht, aber wir haben uns da durchlaviert und wir haben so ein bisschen Rechtfertigungen für dieses... Also du hast versucht, Rechtfertigungen dafür zu finden, dass er die ganze Zeit inaktiv auf sie mit so einem Male Gaze draufschaut. Und ich weiß nicht mehr, wie du es geschafft hast zu rechtfertigen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Wie habe ich denn das geschafft? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Nee, mein Punkt war vor allem, dass das Thema Prostitution durchaus auch in eine Rom-Com rein kann. Ja, okay, verstehe. Und ich habe versucht, irgendwie den feministischen Kern in diesem Film zu finden. Und ich glaube, ich habe dabei sehr überinterpretiert. Ja. In diesem Gespräch mache ich aus Pretty Woman einen feministischen Film. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe und ich weiß auch nicht mehr, ob das klug ist, was ich da gemacht habe. Deswegen hört vielleicht mal rein und macht mich dann zur Sau. Hören wir selber nochmal rein. Wir sind immer auf der Suche nach unserem inneren Feminismus, ne? Mm, wir haben Barbie geguckt und haben beide festgestellt, dass wir diesen Film lieben und dass das der bessere Barbenheimer-Film ist. Ja, du hast das so schön formuliert. Barbie wischt mit Oppenheimer den Boden auf, hast du gesagt. Ja, tut es. Und es stimmt irgendwie. Aber das will nicht heißen, dass Oppenheimer ein schlechter Film ist. Gar nicht. Aber es ist ein guter Film. Ja, ich war bei Oppenheimer so, ja, ist okay. Kann man machen. Johannes war total fertig. Chris Nolan setzt wirklich Blut, Schweiß und Tränen in dieses Biopic. Ja. Und ich sitze da und bin so unterwältigt ganz oft. Oh nein. Aber du hast ihn auch nicht groß im Kino gesehen, ne? Du hast ihn nur in deinem Wohnzimmer gesehen. Aber damals habe ich festgestellt, einer der hottesten Takes während dieses Podcasts, dass Christopher Nolan Filme guckt man am besten auf dem Fernseher, in der deutschen Synchro, im Fernsehen, damit man während der Werbeunterbrechungen aufs Klo gehen kann und nicht 3 Stunden durchhalten muss. Ich war so fertig, als du das gesagt hast. Und ich hatte für alles eine gute Begründung, weil der deutsche Ton, die deutsche Synchro ist bei Chris Nolan Filme besser abgemischt als das amerikanische Original. Ja, weil er einfach auf seinem Boom besteht. Genau, weil er dich die ganze Zeit anschreien will mit seiner Musik. Das ist echt so ein Problem bei Chris Nolan. Ja. Wir haben mehrere Chris Nolan Filme, ne? Wir haben auch über Dark Knight geredet. Memento. Und Memento, wo wir was ganz Tolles gemacht haben, worauf ich immer noch stolz bin. Wir sind solche Kunstwichser, solche prätentiösen Kackärsche. Aber wirklich. Die haben Memento die Episode so geschnitten, wie Memento der Film geschnitten ist. Nämlich vom Ende zum Anfang hin. Also immer so ein Abschnitten, der Schluss am Anfang und dann so nach und nach so in so 10-Minuten-Abschnitten oder so rückwärts. Aber auch mit diesen Zwischenstücken, die vorwärts erzählt sind. Also ich sag, wir haben geschnitten, Johannes hat das Scheißding geschnitten und Johannes hat, glaube ich, ziemlich gelitten darunter. Mhm. Aber ich finde, es ist eine richtig geile Episode geworden, weil wir es geschafft haben, den Kern des Films zu treffen. Ja. Also wir betreiben Heldenverehrung damit. Ja, natürlich. Indem wir einfach das nochmal machen, was der Film gemacht hat. Aber ich finde, es ist uns gelungen und es ist echt eine witzige Episode geworden dadurch. Also, wenn ihr anderer Meinung seid und ich bin immer noch unsicher, ob ich das geil fand, dann schreibt uns mal, damit ich Plur sagen kann, nein, wir machen nie wieder so eine Konzept-Episode. Wir haben noch mehr Konzept-Episoden. Es kommt nämlich eigentlich von dir. Du wolltest für die fucking Cringe-Episode, alle Cringe-Filme, alle Cringe-Folgen, alles, was mit Cringe zu tun hat, besprechen, wollte Johannes unbedingt das Ganze wie eine Cringe-Geschichte aufsetzen und hat dann ein zugegebenermaßen wirklich witziges Gedicht an den Anfang gepackt. Danke. Und weil Johannes ist unser Weihnachts-Cringe und seit 3 Jahren versuche ich Johannes mit kitschigen Weihnachtsfilmen von der Schönheit des Weihnachtsfests zu überzeugen. Und du wirst es nicht schaffen. In dieser Cringe-Episode hat er sein Trauma, das er dadurch hat, verarbeitet. Wir haben aber tolle Weihnachtsepisoden. Und ich hab dich mit Kitsch bombardiert. Ich habe dir Ist das Leben nicht schön gegeben. Das war tatsächlich ein ganz süßer Film, muss man sagen. Es war das erste Mal, dass ich dir einen Film gegeben habe und danach gesagt habe, naja, der Film ist ja eigentlich nicht so gut. Und Johannes hat gesagt, doch, der Film ist fantastisch. Ja. Danke. Ich fand ihn wirklich toll. Und wir hatten ein riesiges Weihnachtsspecial mit Scrooge. Stimmt. Wir haben einmal den ganzen Scrooge durchgemacht. Das war eine der längsten Episoden, die wir je gemacht haben. Wir sprechen über 20 Scrooge-Filme oder so und über die Vorlage. Ja. Und wir sitzen da, keine Ahnung, 3,5 Stunden oder so und reden die ganze Zeit, was den Scrooge aus den 70ern besser macht als den Scrooge von Jim Carrey oder den Scrooge, diese Scrooge-Serie. Und es war echt krass, ne? Kurz zur Einsortierung. Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, darauf spielen wir an. Genau. Scrooge ist die Hauptfigur in der Weihnachtsgeschichte. A Christmas Carol, also das war, glaube ich, unsere erste Weihnachtsepisode. Episode 51 war das. Ja, das klingt nach der ersten Weihnachtsepisode. Krass. Und dieses Ding geht 3 Stunden 40 Minuten. Krass. Was? What were we thinking? Oh mein Gott. Was zur Hölle haben wir uns dabei gedacht? Ich meine, als wir am Anfang noch 2 Filme besprochen haben, sind wir regelmäßig in die 2 Stunden reingekommen. Ja, total. Aber 3,5 Stunden. Und dann auch wirklich 3,5 Stunden nur verschiedene Scrooge-Filme, nur verschiedene Weihnachtsgeschichten, wovon auch die Hälfte mindestens nicht sonderlich doll ist. Das war schon ziemlich hart. Aber das Gespräch ist gut geworden. Ich bestehe darauf, dass dieses Gespräch großartig war. Das Gespräch ist auf jeden Fall gut geworden. Unsere zweiten Weihnachtsepisoden waren dann tatsächlich die Cringe-Episode. Ja. Unsere Episode 103, wo wir alle einmal Cringe, Gott sei Dank, gibt's viel weniger. Ja. Aber ja. Einmal alles von Cringe auseinander. Da gab es einen aktuellen Animationsfilm, den wir beide nicht sonderlich geil fanden. Ja, er war nicht so gut. Es gab diesen Jim Carrey-Film, den ich nicht sonderlich geil fand. Den ich richtig geil finde. Den Johannes total abgefeiert hat. Der war so 90er. Absoluter Lieblings. Mit Techno-Score und so. Und wir waren uns ziemlich einig, dass das Buch toll ist und dass das Beste, das Zeichentrick-Original ist. Das ist großartig. Dieses Weihnachts-Special. Und dann unsere dritte Weihnachts-Special-Episode, die 150, Moment, ich scroll mal hin, da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir 2 Episoden zu Weihnachten gemacht, wo wir über ganz viel reden. Lass uns doch einfach das aufteilen. Lass uns einfach 5 Weihnachtsepisoden machen. Ja, das hast du gesagt. Ich hatte nicht wirklich ein Saying darin, muss ich sagen. Ich bin auch der auf Kopf meinem hier. Ich bin das Herz. Hör mehr auf dein Herz. Da haben wir dann gesprochen über Gremlins, Kevin allein zu Hause, Ist das Leben nicht schön, das Star Wars Holiday Special und zu guter Letzt kurz vor Silvester die Feuerzangenbowle. Oh ja. Das und das war toll. Das stimmt. Oh, es war schön, die Feuerzangenbowle nicht nur wieder zu sehen, sondern vor allem auch zu hören. Du hast den armen Heinz Rühmann fertig gemacht. Ja, hab ich. Der hat natürlich so ein bisschen Nazi-problematische Vergangenheit, aber er hat auch Reue gezeigt und so. Ja, ich weiß, es ist schwierig mit ihm, aber hört euch die Episode an. Ich versuche ihn hart zu verteidigen. Also das fällt so in die Reihe unserer Konzept-Episoden. Ich weiß gar nicht, fällt dir noch eine Konzept-Episode ein, wo wir wirklich so irgendwie versucht haben, Kunst wie auch immer zu machen? Gott sei Dank nicht, nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir aus Theorema keine Konzept-Episode gemacht. Das Theorema war so schlimm. Oh, ich bin so froh, dass du den gesehen hast. Der gehört in meine Liste. Ich weiß, du findest ihn kacke, aber ich find's gut, dass ich deinen Horizont einmal damit bam in die Fresse hauen konnte. Der hat immer noch ein blaues Auge. Seitdem. Nein, Theorema war geil. Da bin ich echt froh. Ich weiß, du findest ihn scheiße. Ja. Aber Theorema war so Kunstkacke, die man einfach gesehen haben muss. Und das war so geil. In diesem Gespräch sitzt du da und sagst dann so, und dann habe ich versucht, das zu deuten. Ja, und habe gedacht, steht der Vater für den Kapitalismus? Steht er für den Kapitalismus? aus? Der Mann, der die ganze Zeit seine Hoden zeigt? Was hat das zu bedeuten? Und ich sag's da, Alter, genieße die Atmosphäre, dass die da so drüber schwebt, diesen religiösen Wahn. Und hör auf, da zu versuchen, eine Gebrauchsanweisung zu schreiben. Der Film gibt doch Rätsel auf. Warum gibt der Rätsel auf, wenn er nicht will, dass ich die Rätsel entschlüssel? Der gibt nicht Rätsel auf. Du gibst dir die Rätsel auf. Nein, das macht der Film. Der Film erzählt merkwürdig, aber er lebt vor allem von seiner Atmosphäre. Ja, natürlich kann man den Film, man kann ihn in ganz viele Richtungen deuten, aber es gibt nicht diese eine Interpretation. Du kannst nicht sagen, der ist jetzt das und der ist jetzt das, sondern du kannst Motive finden in diesem Film. Motive, die sich so gegenseitig, oh Mann, es gibt eine ganze Reihe von Motivfilmen. Ich nenne sie jetzt mal, es gibt ja wirklich den Begriff Motivfilme, die ich Johannes gegeben habe. Aber zum Beispiel Der Spiegel von Andrei Tarkowski, da warst du durchaus bereit, das zu akzeptieren, ne? Ja. Da konnte ich mehr mit anfangen. Irgendwie, der hatte eine sehr, sehr gute Bildsprache und der hat tatsächlich seine Rätsel auf eine andere Art und Weise gegeben, sodass ich gewillt war, dem einfach erstmal zu folgen und dann immer mal vielleicht ein Bild zu entschlüsseln oder dem irgendwie eine Bedeutung zu geben in dem Rahmen des Restes des Films. Aber eigentlich auch so ein gefühlsbasierter Film, ne? So einer, der, wo man sagt, okay, ich muss mich da reinfallen lassen und darin wohlfühlen, einfach in diesem. Oder eben unwohlfühlen. Oder unwohlfühlen. Ja. Du warst bei Persona. Der erste Bergmann-Film, den wir gesprochen haben, warst du nicht 100% abgeneigt, sondern hast auch gesagt, ich sehe da irgendwie eine Genialität drin? Ja, weiß nicht, ob ich Genialität gesagt habe, aber ich kam schon eher damit klar. Ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass ich diese Theateratmosphäre nicht so ganz geil finde in dem Zusammenhang, obwohl ich Theateratmosphäre in Filmen sonst großartig finde, zum Beispiel bei Wes Anderson. Mhm. Aber auch so ein Trope unseres Podcasts. Ich bin immer derjenige, der mit Wes Anderson ankommt. Aber bei Persona konnte ich damit besser umgehen als bei anderen Filmen, den du mir gegeben hast. Ja. Ich freue mich total, dass wir wenigstens einen Ausflug gemacht haben in eine Richtung, die völlig woanders ist, wenn wir nämlich gerade bei Theater sind. Du hast mit mir Much Ado About Nothing geguckt. Ja. Was einfach nur eine abgefilmte Version vom Theaterstück war mit David Tennant und mit Catherine Tate. Was eine ganz großartige Inszenierung von Much Ado About Nothing war. Vor allem mit der Nebengeschichte, ne? Also die eigentlich nicht die Hauptgeschichte, sondern die Nebengeschichte von denen, die sich die ganze Zeit necken und dann irgendwie finden. Das ist das Coole daran. Ja. Während die Hauptgeschichte ziemlich lame ist. Die man eigentlich wegschmeißen könnte. Eigentlich will man die ganze Zeit nur Catherine Tate und David Tennant sehen. Nein, das fand ich auch sehr schön und es gibt ja auch, genau, es gibt auch diese Momente, es klingt jetzt so, als ob ich die ganze Zeit Johannes diesen Wahnsinn geben würde, aber es gibt auch die Momente, wo Johannes aus diesem klassischen Filmschemata ausbricht und einem wirklich schräge Sachen vorlegt. Jo, du wolltest mit mir über Orlando sprechen, das war kein Vorschlag von mir. Ein surrealer Film aus den 90ern, wo es um eine Verfilmung von einer Virginia Woolf-Geschichte geht. Wo es darum geht, dass ein Ritt durch die Geschichte stattfindet, bei dem immer mal wieder das Geschlecht wechselt und inszeniert von der bezaubernden, wundervollen Sally Potter. Sally Potter, ja. Die wirklich tolle Filme macht. Das stimmt. Also Orlando, muss ich sagen, ist auch etwas, was mir so am Herzen hängen geblieben ist, auch nach dem Sitting sozusagen, das nochmal zu gucken. Es war so toll. Großartiger Film. Du hast mir Dancer in the Dark gegeben. Ein wirklich harter, schwerer Versuch, Musical zu dekonstruieren von Lars von Trier und Björk, die einfach mal 120 Minuten leidet und langsam qualvoll ihrem Ende entgegengeht. Das war auch schwierig zu sehen. Man muss schon sagen, dass der Film ein bisschen, ich weiß nicht, Lars von Trier halt, ne? Das ist so ein bisschen sperrig von der Inszenierung und man stellt schon ein paar Entscheidungen in Frage und was die arme Frau gelitten hat bei diesem Dreh und so. Es ist auch interessant, einfach in der Rezeption dann, also in dem Gespräch danach darüber zu reden, was da eigentlich alles passiert ist. Fast interessanter als der Film. Ja, naja, ich fand den Film schon richtig gut, aber es ist tatsächlich, wenn man dann anfängt zu recherchieren, stellt man fest, was für ein Arschloch Lars von Trier ist. Und man hat echt Mitleid mit Björk. Oh. Und von dir kam eine Taube, sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ich glaube, dass ich versucht habe, dir zu beweisen, dass ich auch surreal kann und dass ich auch etwas kann, was nicht so mainstreamig irgendwie so Hollywood und naja, vielleicht noch Chaplin, aber der war auch Hollywood und weißt du, diese Sachen. Aber das habe ich dir nie vorgeworfen, dass du zu Mainstream bist. Nein, aber das Gefühl hatte ich immer ein bisschen. Das tut mir leid. Aber ich habe mich auch total gefreut und wir fanden den Film beide geil. Ja. Wir hatten beide sehr viel Freude an diesem Film, der wirklich komplizierter Film ist, ein sehr spröder Film, der aber viele große Momente hat. Ja, also vor allem die Bilder einfach großartig sind und der Humor, der da drin steckt, auf so eine ganz abstruse Art und Weise großartig ist. Ich weiß, dass du, also es gab mehr als genug Episoden, wo du mir auch bewiesen hast, dass du Freude an sowas haben kannst. Ich war total überrascht davon, dass dir Ghost Story so gut gefallen hat, einer der sehr frühen Filme, die wir geguckt haben. Ja, der war großartig. Der ganz ja auch toll. So eher so ein Motivfilm war. Der nicht wirklich eine emotionale Geschichte erzählt hat und sich mir einfach so mit Leben, Tod sehr philosophisch auseinandergesetzt hat. Ja, wobei Emotionalität ja durchaus drin steckte. Ja, das stimmt. Und daran hatte ich mich auch ein bisschen festgehalten. Ich fand es total toll, dass dir Fahrraddiebe gefallen hat. Das war so beeindruckend. Sehr glücklich damit. Ich habe echt gedacht, jetzt kommt wieder irgend so ein blöder Plorkack. Aber nein, wirklich, der war richtig gut. Fahrraddiebe war toll. Also das gab es einfach. Und was mich wirklich glücklich gemacht hat, ich weiß gar nicht, das ist jetzt gehen wir schon in so eine Top-Listen-Kategorie. Mein Lieblingsfilm, dass der dir gefallen hat, Magnolia. Magnolia war toll, das stimmt. Hast du auch gleich am Anfang verschossen, das Pulver. Das war diese dritte Folge oder sowas. Es ist ein Podcast, in dem wir, das ist ein Muss-man-sehen-Podcast. Wir zeigen uns Filme, wo wir sagen, die muss man sehen. Ja. Und natürlich haben wir da auch einfach mal unsere Lieblingsfilme rausgehauen. Und mein Lieblingsfilm zu der Zeit, Benny und June, der immer noch in meiner Top 10 ist oder sogar Top 5, da habe ich gedacht, scheiße, wir haben es nicht hingekriegt. Diese Episode hängt mir im Kopf nach. Ich denke die ganze Zeit, ich habe die Leute nicht genug abgeholt und nicht genug begeistert von meiner Begeisterung von diesem Film. Da war ich auch ein bisschen cringe, ne? Da war ich so, der ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Ja, du warst nicht so ganz begeistert und ich war echt ein bisschen, Schade. Das ist halt wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, das ist hart dann, ne? Aber da müssen wir vielleicht müssen wir tatsächlich mal ein Revival machen mit Filmen, die wir am Anfang dieses Podcasts besprochen haben. Okay. Ich habe in der Recherche für diese Episode, habe ich jetzt noch mal festgestellt, ich finde, wir sind besser geworden. Ich finde, wenn ich einige alte Episoden höre, habe ich so das Gefühl, da haben wir nicht das rausgeholt, was wir mittlerweile rausholen. Also auch gerade so, was diese Auseinandersetzung mit Entstehung von Filmen betrifft und so, da sind wir noch so sehr konservativ gefahren und mittlerweile gehen wir teilweise all over the place, wenn wir anfangen, über Filme zu reden und wenn wir uns damit auseinandersetzen, wir gucken dann noch Dokus dazu, wir hören Podcasts dazu. Das stimmt. Und das haben wir damals noch nicht ganz so viel gemacht. Stimmt. Und darunter leiden die Episoden und ich habe auch so das Gefühl, dass ich einigen Filmen in diesen früheren Episoden nicht die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die ich ihm gerne schenken würde, wo ich sagen würde, einer ganzen Episode nochmal wirklich ausbreiten, was den Film groß macht und was das drumherum groß macht. Mhm. Ja. Toplisten, was sind die drei Lieblingsfilme, die in unserem Podcast so rumgewabert sind? Also Überraschungserfolg war halt Citizen Kane. Ja. Aber es ist nicht mein Lieblingsfilm. Mhm. Aber ich mache einen großen Unterschied zwischen die besten Filme und meine Lieblingsfilme. Oh, großes Thema. Wie subjektiv, wie objektiv ist Ästhetik. Benny und June ist einer meiner Lieblingsfilme, aber es ist vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten. Weißt du, es ist wirklich ein großer Unterschied. Wenn es dein Lieblingsfilm ist, ist es für dich der beste Film aller Zeiten. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Das stimmt nicht. Ich verbinde mit Benny und June eine bestimmte Zeit in meinem Leben und ein bestimmtes Gefühl. Verstehe, ja. Und das ist was ganz anderes. Everything Everywhere All at Once ist vielleicht die Verheiratung von beidem. Ein genialer Film, großartiger Film. Absolut. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und auch einer, der an meinem Herzen hängt. Also auch ein Lieblingsfilm. Den haben wir sehr zusammen abgefeiert. Ja, total. Da waren wir beide sehr glücklich. Absoluter Konsensfilm. Ja. Zumindest für uns. Generell ist es gar nicht, wenn du rumliest, ist es gar nicht so ein Konsensfilm. Nein, für uns beide. Ja. Was bei mir in meiner Topliste der besten Filme aller Zeiten nach Magnolia mittlerweile kommt, und ich habe so das Gefühl, den würde ich sogar fast eins höher schieben mittlerweile. Ja. Wo die wilden Kerle wohnen. Echt? Diesen Kinderfilm, den du ein bisschen zu dark fandst, wo du das Gefühl hattest, es ist so toll, wie der sich mit kindlichen Emotionen auseinandersetzt. Er nimmt seinen Zuschauer ernst, seine kleinen. Und er macht es wirklich toll. Es ist vor allem ein Film, ich glaube, er ist bei mir so weit oben, weil es einer der Filme ist, die mich emotional wirklich packen. Ich gucke den und ich heule. Ja, er reißt mich wirklich mit und das ist schon so viel wert, dass ich da sitze und bei diesem Film einfach zu Tränen gerührt bin von der Art, wie er gemacht ist. Ich möchte diese Episode nicht verstreichen lassen, ohne Playtime einmal reinzunehmen. Auch ein Film, bei dem ich meine Meinung ein bisschen geändert habe. Da war ich ja auch so ein bisschen, vielleicht ist es zu viel Kunst. Du fandst ihn zu anstrengend. Ja, ich fand ihn anstrengend. Und dass du gesagt hast, zu viel Kunst, fand ich so absurd, weil du mir so viel Scheiße vorgesetzt hast und gesagt hast, das ist große Kunst und ich gebe dir Playtime und du so, das ist jetzt aber zu viel. Da, what? Da haben wir jetzt einen Film, der fast, glaube ich, in alle Kategorien von heute passt. Das ist eigentlich ein potenzieller Lieblingsfilm. Oh. Es ist ein Film, den du ausgesucht hast und der ziemlich künstlerisch ist und ziemlich abstrakt. Mhm. Es ist ein Film, bei dem ich meine Meinung, glaube ich, auch ein bisschen geändert habe. Ja. So beim neuen Sichten habe ich das Gefühl, ja, der Film hat sehr viel Stärke. Total. Und ich sehe das. Ich glaube, das ist ein Film, den ich mir schön gucken kann. Wenn ich den noch einmal gucke, ist der ganz weit oben bei meinen Lieblingsfilmen. Ja, ja. Es ist wirklich ein total spannender Film. Also ich war dir so dankbar, dass du mir den gegeben hast. Hat sich vielleicht nicht während dieser Episode gezeigt, in der wir drüber reden. Aber im Nachklang war das wirklich so, wow, das ist ein Film, über den man noch länger nachdenkt und der dem diese Vermählung gelingt zwischen Albernheiten, Slapstick-Humor und tiefgreifender Gesellschaftskritik. Ich finde, das ist ein total spannendes Meta-Ding, was in unserem Podcast stattfindet. Nämlich, wir gucken den Film, die Woche drauf reden wir darüber. Der Film hatte keine Zeit, groß zu wirken. Wir haben ihn vielleicht zum ersten Mal gesehen, wenn der andere ihn gegeben hat, oder man sieht ihn zum zweiten Mal nach vielleicht längerer Zeit. Aber das Gespräch, was man darüber führt, macht ja was mit einem. Absolut. Und gibt einem Perspektiven, die man sonst nicht hatte. Und dann will man eigentlich ein zweites Gespräch hinterher führen, eine Woche später oder ein halbes Jahr später oder sowas, weil man ganz anders auf den Film geguckt hat dann mit der Zeit. Gerade bei diesem Film hat sich das Gespräch danach voll ausgezahlt. Ja. Also es war ein tolles Gespräch und der Film ist in dem Gespräch schon für mich gewachsen. Ja. Und danach auch einfach nochmal so im Nachklang, auch im nochmal Hören der Episode, nochmal drüber nachdenken. Und ich glaube, dem habe ich auch ein bisschen Unrecht getan. Also ich war ja nicht so komplett cringe. Ich habe ja gesagt, ich erkenne die Genialität, aber er klickt bei mir nicht. Mhm. Ich glaube, er klickt mittlerweile. Schön. Ach, das finde ich toll. Da klopfe ich mir mal ganz kurz auf die Schulter. Darfst du. Absolut. Sehr schön. Ich schaff's nicht über den Tisch, um dir auf die Schulter zu klopfen. Ja. Gab's denn Filme, bei denen du die Recherche, das Drumherum anstrengend fandst? Wo du das Gefühl hattest, uff. Ja, mir würde als erstes natürlich Pulgasari einfallen, weil man da in so einem Rabbit Hole gelandet ist und man kommt da nicht mehr raus. Diese, was wir vorhin angesprochen hatten, diese Entführung des Filmemachers durch Nordkorea und man kann einfach diese Recherche nicht mehr loslassen. Ich hatte auch außergewöhnlich lange Zeit, glaube ich, weil wir hatten irgendwie eine Woche Pause oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Ich bin da so tief reingerutscht, man kam da nicht mehr raus und es wurde natürlich immer spannender, aber auch wahnsinnig anstrengend. Ja, voll. Also kann ich total gut nachvollziehen. Ging mir auch so und ist dann auch immer so zwischen Freude und Leiden, weil man einfach nicht aufhören kann. Ja. Ich hatte das bei Cleopatra ganz doll. Das stimmt, wir haben ich auch. Diese Doppel-Episode gemacht über Cleopatra und da bin ich auch in dieses Rabbit Hole, das alte Hollywood. Was ist damals passiert? Mhm. Was ist schiefgelaufen bei der Produktion? Mhm. Und jetzt ist Cleopatra auch noch so ein großer Film, der immer hochgehalten wird für die größten Desaster der Filmgeschichte. Ja. Und da gibt's so viel zu finden an Making-of-Zeug und Dokumentationen und O-Tönen von Cast und Crew. Ja. Und da bin ich auch komplett drin verloren gegangen. Und dann hatten wir ja so einen Batzen und haben uns dann relativ spät dazu entschieden, eine Doppel-Episode draus zu machen. Einfach weil es zu viel war. Wir haben uns entschieden, während wir die Episode aufgenommen haben. Genau. Wir haben gesagt, wir gucken mal, wie lange das jetzt wird. Und dann haben wir wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden einfach nur über die Entstehung des Films geredet. Ja. Und dann nochmal zwei Stunden über den Film selbst. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ja, total. Aber danach war ich auch so, uff, das war anstrengend, das war viel. Absolut. Ich fand tatsächlich Recherchen auch anstrengend, wo sich sehr dunkle Seiten offenbart haben. Ich fand Zauberer von Oz und Dancer in the Dark waren Recherchen, die mich nicht glücklich gemacht haben. Mhm. Es ist so schön es ist, auf so bizarre Episoden aus der Filmgeschichte zu stoßen. Also es ist nicht schön festzustellen, was für ein Höllensystem Hollywood teilweise ist. Und gerade wenn es um JungschauspielerInnen geht, hatten wir auch ein bisschen bei Kevin allein zu Hause, festzustellen, wie Hollywood Menschen leiden lässt, einfach im Dienste des Films. Ja, aber wirklich, ist sehr, sehr düster. Gerade in der Zeit. Wir haben ja dann nochmal über Liz Taylor sehr viel gesprochen, ne? Eben durch Cleopatra. Und die hat ja dieses alte Hollywood gesehen. Die hat ja gesehen, was mit Judy Garland passiert ist. Judy Garland haben sie ja teilweise unter Drogen gesetzt, auch am Set von Wizard of Oz. Und da nicht in diese Falle zu tappen und ihren Struggle zu sehen. Und das sind zwar jetzt zwei Beispiele, aber Hollywood ist voll davon. Und man hat immer die Gefahr, dass man, wenn man sich alte Filme anschaut, in so ganz furchtbare Rabbit Holes fällt. Ja. Weil man irgendwelche machtmissbrauchenden Regisseure oder Produzenten findet oder irgendwelche Schauspielkollegen, die ihren Kolleginnen mächtig auf die Eier gegangen sind mit irgendwelchem Scheiß. Im Idealfall keine sexuellen Sachen, aber im schlimmsten Fall sind es welche. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass das eigentlich so ein guter Laune-Film-Podcast ist, wo wir einfach Spaß daran haben, in die Filmgeschichte zu tauchen, haben wir verdammt oft über Vergewaltigung geredet. Ja. Und zwar nicht Vergewaltigung, die in Filmen stattfindet, sondern Vergewaltigung, Vergewaltigung am Set drumherum. Ja, furchtbar. Ja, die Filmgeschichte ist halt eben nicht nur eine fröhliche. Ja, definitiv. Und das können wir nicht ignorieren, auch wenn wir die ganze Zeit eigentlich fröhlich tanzend über irgendwelche lustigen Filme reden wollen. Aber die Filme, die wir besprochen haben, sind ja auch nicht alle einfach nur fröhlich tanzend. Dancer in the Dark tanzt aber nicht fröhlich. Nee, überhaupt nicht. Aber das schätze ich natürlich auch sehr an unserem Podcast, dass wir eben nicht nur die fröhlichen Sachen machen. Ja. Ich habe angekündigt, das wird so eine Ego-Nummer, aber wir wollen zumindest noch einmal sagen, das Wichtige ist nicht die Filme, die man bespricht, sondern die Freunde, die man auf dem Weg gewinnt. Wir hatten sowohl Gäste als auch Publikumswünsche, die wir versucht haben, so gut es ging, zu erfüllen. Ja, ja, ja. Hast du einen Liebling? Ich liebe die Episode mit Maya. Ich liebe diesen Gang nach Bollywood. Es war einfach wunderbar. Stimmt. Wir haben eine alte Freundin von uns, die früher mit uns immer die Filme geguckt hat, zu WG-Zeiten eingeladen. Maya, die großer Bollywood-Fan ist. Mhm. Wir haben ihr Melancholia vorgesetzt. Entschuldigung dafür nochmal. Ja. Sie hat sehr gelitten. Wir haben wirklich, man muss dazu sagen, sorry Maya, wir haben vorher überlegt, wie können dich am meisten ärgern. Aber dann bringt die diesen Bollywood-Streifen mit. Wir gehen beide davon aus, dass wir das total kacke finden und uns die ganze Zeit drüber lustig machen. Ja. Und dann ist das Happy New Year, hat sie mitgebracht, von diesem großen Bollywood-Typen. Shah Rukh Khan. Genau, Shah Rukh Khan, den die meisten Menschen wie wir in unserer westlichen Ignoranz kaum kennen. Mhm. Aber dann hat er einfach so eine geile, absurde, überdrehte Komödie gemacht aus dem Jahr 2014. Wenn ihr wissen wollt, was gut an Bollywood ist, ich habe danach nochmal ein bisschen einiges geguckt, wo ich das Gefühl hatte, okay, Bollywood gibt viel was nervt. Ja, es gibt viel Scheiß. Aber wenn ihr ein gutes Role Model, einen guten Repräsentanten für Bollywood sehen wollt, guckt euch Happy New Year an. Großartig. Mit Shah Rukh Khan. Es ist einfach nur geil. Es ist ein absolut überdrehter, witziger Film. Maya hat den mitgebracht. Wir waren beide Maya total dankbar. Mm. Wir hatten in dieser Episode sehr viel Spaß und haben festgestellt, was für ein toller Mensch Shah Rukh Khan ist, der irgendwie 2 Milliarden Wohltätigkeitsorganisationen gegründet hat. Ja. Also ganz toll, hat echt Spaß gemacht. Der macht echt was aus seinem Leben, aus seiner Berühmtheit. Nimmt er die besten Sachen raus und versucht da irgendwie anderen Leuten noch ein besseres Leben zu gestalten. Es ist super. Ja. Ich habe auch einen Lieblingsfilm, den wir mit anderen oder für andere gemacht haben. Und zwar Nummer 5 lebt. Für Liz. Geburtstag. Liz, gerne wieder nächstes Jahr. Ja, wünsch bitte dir was zum Geburtstag. Das wird eine Tradition, die werden wir einfach fortführen. Unsere treueste Stammzuhörerin wahrscheinlich. Im Grunde. Relativ früh dabei. Naja, Melli ist auch stimmt, dabei. Stimmt, Melli, ja. Schöne Grüße. Es ist wirklich, wirklich Nummer 5 lebt, hat so einen Platz in meinem Herzen bekommen. Der ist so absurd und so 80er und so. Trotz des Rassismus. Inders. Ja, der ist so furchtbar. Oh, das tut einem so weh. Autsch. Aber ich höre heute noch immer wieder, gucke ich mir dieses Musikvideo von dem Song an. Who's Johnny, glaube ich, heißt das Ding. Und es ist so großartig. Und dieses Musikvideo spielt Gerichtssaal und hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, außer dass die Roboterfigur da ist und 1-2 Figuren aus dem Film. Und es ist so. Die haben so viel Spaß und es ist so herzerwärmend. Ich liebe es. Um vielleicht nochmal Melli hervorzuheben, die hatten es auch, das waren die ersten Filmwünsche, die wir gekriegt haben. Stimmt, ne, von Melli. Ja. Und die meinte, wir sollten mal Jerry Lewis besprechen. Mhm. Sie wollte unbedingt die 12 Geschworenen. Aber vor allem die ersten Filme, die von ihr kamen, die hast du mir, glaube ich, sogar mündlich übergeben, weil sie dir gesagt hat. Ja. Das war doch dieser, den ich dann leider gar nicht gut fand und es hat mir so leid getan. In meinem Himmel? Ja. Wie im Himmel war es nicht, das war das andere. In meinem Himmel. Ja, Lovely Bones oder so, ne? Genau, Lovely Bones. Der mir dann leider gar nicht so gut gefallen hat, aber wo ich trotzdem einfach dankbar war, dass es Filmvorschläge gab. Ja, genau. Es gab ja auch vorher, glaube ich, von ihr, hier leg dich nicht mehr Zohan an. Ah, stimmt, den Zohan. Und 16.50 Uhr ab Paddington. Und Zohan war allein deswegen geil, weil wir beide komplett aus unserer Comfortzone raus sind und einen Film geguckt haben, den wir uns sonst nie angucken würden. Und ich hatte Spaß. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben würde, aber hört euch die Episode Johannes an. Johannes hat ganz viel geschimpft und ich habe gesagt, nee, der Adam Sandler, der kann was und irgendwie hat er was. Wir haben über Slapstick viel geredet, glaube ich, ne, weil modernes Slapstick für mich irgendwie nicht so gut funktioniert. Meistens, Mr. Bean war noch toll, aber so viele Sachen heute, so dieses Moderne von Adam Sandler und so, da kann ich mit der Slapstick nicht viel anfangen. Es hat was damit zu tun, dass sie vielleicht ein bisschen zu sehr aus der Unterhose kommt. Und irgendwie Ja, er kommt sie definitiv viel unter Hose. Ja. Um vielleicht noch eins zu nennen, ein jüngerer Publikumswunsch, Mein Name ist Nobody von mit Terence Hill von Sergio Leone, wo wir auch sehr viel Spaß daran hatten, einfach nochmal über den Italo-Western zu reden und uns zu fragen, warum wünscht sich unser Publikum so oft die Italo-Western von uns? Ja. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. War nicht die Verurteilten auch ein toller Wunsch? Ja. Auf jeden Fall. Und Verurteilten war halt auch ein Film, der so ein, das ist wirklich ein Konsensfilm, den sehr viele Menschen mögen. Und auch zu Recht, wie wir nochmal festgestellt haben. Ja. Und vielleicht nochmal kurz unsere Gästeliste, die jetzt nicht so elendlang ist, aber wir hatten Markus, mit dem wir über Stalker geredet haben, den ich sehr schätze. Ja, der ein bisschen schockiert davon war, dass ich ein bisschen Gegenwind gegeben habe. Ja, der ist nicht davon ausgegangen, dass dieser Film gehasst werden könnte. Du hast ihn auch nicht gehasst. Nein, aber du warst gehasst schon kritisch gegenüber. Ich war kritisch. Stalker ist ein toller Film. Also Klassiker. Dann hatten wir Eugene vom Indie-Film-Talk bei uns zu Besuch und haben mit ihm sehr lange über Ghost in the Shell geredet, und zwar über das Original und über das Remake. Das war toll, war ein tolles, tolles Gespräch. Ein Gast bringt einfach auch nochmal ganz andere Punkte mit ein und ganz andere Perspektiven, als auf wir beiden Fall, jetzt immer haben. Und dann hatten wir Christian, einen Filmliebhaber aus Zürich und ein Weinkenner, mit dem wir über eine Stadt sucht einen Mörder geredet haben. Mm. Und der hat ein ganz geiles Konzept nochmal so, auf jeden Fall total spannend zum Reinhören. Und zwar redet er sucht sich in jedem Jahr einen stilprägenden Film aus, in seinem Podcast, der 101 Jahre des Films heißt, und redet über diesen Film dann und in diesem Jahr, und da hat es natürlich gepasst, dass er uns einen Klassiker mitgebracht hat, einen wirklich alten Film, und weil er geht von vorne nach hinten durch. Ja. Und dann haben wir über eine Stadt sucht einen Mörder gesprochen. Das war auch eine tolle Episode, ein tolles Gespräch mit ihm. Er hat ja eine Spezialisierung, und durch diese Spezialisierung konnte er nochmal andere Sachen einbringen als wir jetzt. Und last but not least, wir wurden in den Ruhrpott gezwungen von Shari, die uns Bang Boom Bang gegeben hat und mit der wir über Tarantino aus dem Pott geredet haben. Der Film war, also wir hätten ihn nie ausgewählt, Plo. Niemals. Niemals wären wir auf Bang Boom Bang gekommen. Aber es war schon auch ein bisschen Party. Auf jeden Fall, es war geil. Und es ist, ich stehe auch auf sowas. Ich will, genau sowas will ich. Und wenn ihr uns Filmideen schickt, versucht nicht was zu finden, was wir mögen, sondern überlegt euch eher, was sind die Lücken? Mhm. Weil, ich meine, wir haben 200 Episoden, wir haben riesige Lücken da drin, weil wir auch einfach riesige Lücken in unserem Geschmack haben. Mhm. Werft uns was vor, was wir nicht gucken würden. Gebt uns was absolut komplett anders ist als das Zeug, über das wir bis jetzt geredet haben, und wir sind glücklich. Wir müssen auch wieder einen Publikumswunsch machen. Wir haben nämlich eine Liste und da stehen die ganzen Sachen drin und da steht noch einiges drin, und ich möchte mich an dieser Stelle ein kleines bisschen entschuldigen bei denen, die schon so lange warten, aber wir müssen es irgendwie einflechten und so, dass es auch irgendwie passt in unsere Zusammenstellung. Das muss, wir wollen einfach auch unsere Filme besprechen. wenn wir jetzt anfangen würden, wirklich Publikumswunsch zu machen, hätten wir dann das Problem, dass unsere Filme gar nicht mehr kommen würden. Ja. Und aber wir freuen uns über jeden Wunsch und wir packen die auf die Liste und wir machen die auch. Wir gucken die auf jeden Fall, versprochen. Ja. Plor, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten 200 Episoden. Es war ein Fest bis jetzt und ich hoffe, es bleibt ein Fest, und ich freue mich auch total drauf. Also vielen Dank für die tollen Filme. Wer weiß, was da noch kommt. Hast du irgendwas, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall noch reinwerfen? Also ich bin noch nicht mit dir durch mit ich schleife dich an beiden Ohren durch die Filmgeschichte. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Richtung spanischer Surrealismus springen. Ich will dir auf jeden Fall einen Buñuel-Film geben. Okay. Ich glaube, ich will einfach auch mit dir nochmal zusammen in die Filmgeschichte eintauchen. Mhm. Ich würde auch unglaublich gerne da ansetzen, wo wir mit unserer letzten, sehr lange, ist es her, Special-Episode über die Anfänge der Filmgeschichte geredet haben. Ah, ja, ja. Nämlich, indem wir einfach sagen, okay, und was passiert, wenn jetzt der Film tatsächlich anfängt? Was passiert nach Reise zum Mond etc.? Ja. Das heißt, dass wir wirklich uns so die Zehner vorknöpfen. Das fände ich total geil. Und ansonsten hoffe ich noch auf viele tolle Sonderepisoden, wo wir irgendwas Schräges finden, was Neues finden. Ja, ich bin total gespannt. Ich habe ja alles ein bisschen angekratzt. Also Chaplin haben wir jetzt schon. Wir müssten natürlich von Chaplin noch mehr sehen oder von Buster Keaton oder eben von Harold Lloyd, was wir noch gar nicht gemacht haben. Das ist der an der Uhr hängt und wo alle immer sagen, das ist doch Buster Keaton. Nein, es ist nicht Buster Keaton, es ist Harold Lloyd. Das Gute ist, wir haben uns so ein bisschen freigespielt. Ne? Wir haben unsere Lieblingsfilme abgefrühstückt. Ja, genau. Und jetzt ist es vielleicht so ein bisschen tiefer graben. Ja, das ist auch spannend, eine spannende Phase, weil du dann nicht genau weißt, was gut ist. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. The Lodger war so ein bisschen Lotteriespiel. Wir wussten nicht, ob The Lodger, der erste Film von Hitchcock, der angeblich erste Film von Hitchcock, wirklich gut ist und was uns erwartet. Und es war jetzt ein sehr guter Film, aber wir haben das auch andersrum gehabt. Wir haben Mr. und Mrs. Smith, wenn wir schon bei Hitchcock sind. Und der war ein Griff ins Klo. Und diese Risiken werden wir wohl mehr eingehen müssen als in den vorherigen 200 Episoden. Ich hoffe, ihr begleitet uns weiter auf diesem Weg. Ja. Vielen Dank, liebes Publikum. Ihr seid der Grund, warum wir das tun. Nein, seid ihr nicht. Wir machen es, weil wir Bock drauf haben, über Filme zu reden. Aber es ist schön, euch an unserer Seite zu haben und es ist schön, eure Reaktionen zu hören. Wir haben immer mal wieder Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja. Es ist toll zu wissen, dass da ein paar Leute draußen sind, die das ganz witzig finden, ganz interessant finden, worüber wir reden. Ja. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Uns werden ja auch immer mehr und ihr dürft gerne uns helfen, dass es mehr werden, indem ihr es weitersagt und jedem in die Hand drückt und sagt, hier, das müsst ihr euch anhören. Und der Backkatalog wird ja immer größer. Das heißt, es sind auch immer mehr Filme, die ihr potenziell gesehen habt. Und deswegen ist ein leichtes, es einfach auf Play zu drücken und zu sagen, ja, ich kenne den Film und ich freue mich darüber, zu hören, was die beiden dazu denken. Und für alle Neuen, werdet auch ihr Teil der Muss-man-sehen-Sekte. Ist das eine Sekte, wo man dem Guru all sein Vermögen überschreibt? Ja, ChatGPT konnte ja leider nicht beantworten, wer von uns als Guru taugt. Das ist nämlich die entscheidende Frage dafür. Ach so. Aber vielleicht finden wir es in den nächsten 200 Episoden raus. Ja, okay. Vielleicht ist KI bis dahin auch so weit, um festzustellen, dass ich der Guru von uns bin. Wenn ihr wissen wollt, was Guru Johannes mir jünger Florian nächste Woche aufgibt für einen Film, den ihr dann auch gucken solltet, dann bleibt noch kurz dran. Ansonsten euch vielen Dank für die Treue, vielen Dank fürs Zuhören. Geil, Alter, 200 Episoden. Es wird großartig. So toll. Es wird richtig großartig die nächste Zeit. Seid dabei und erzählt's weiter. Und gebt uns 5 Sterne und was auch immer alles an eurem ganzen Podcatchern oder bei Spotify. Schreibt gerne auch Kommentare rein. Ne? Das ist schon auch, hilft auch. Und oder schreibt uns Mails an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau. Wir freuen uns über jede Zusendung, wir freuen uns über jeden Hörer, jede Hörerin und wir hoffen, dass es so weitergeht, ne? Ja. Es warten noch sehr viele Filme auf uns. Ich habe dieses riesige Buch von dir. Da stehen, weiß ich nicht, wie viele Filme sind da drin? 1000 Filme, die man gesehen haben muss. 1000 Filme. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Sehr schön. Also bis nächste Woche. Schaut euch den Film an, der gleich einmal angeteasert wird. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. So, wir haben da was. Wir fangen an mit der 201. Episode nächste Woche und auf die nächsten 200 Episoden. Ich bin sehr gespannt. Und damit wir irgendwie euch mit ins Boot holen, haben wir gedacht, wir machen mal wieder einen Publikumsvorschlag. Ja, und zwar sind wir die Liste einmal durchgegangen und wir haben gefunden von Alexander, der uns gleich mehrere Wünsche gestellt hat. Und wir haben uns aus diesen Wünschen für Good Will Hunting entschieden. Yes. Und ich bin total gespannt drauf, wie wir diesen Film wahrnehmen, weil ich weiß, dass ich ihn sehr mag. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Und aber Johannes, du hast offensichtlich nicht mehr so gute Erinnerungen. Ich habe keine großen Erinnerungen daran. Ich weiß, dass der mit Matt Damon war? Mit Matt Damon und mit seinem Buddy. Robin Williams. Mit Robin Williams und mit Ben Affleck. Und von Matt Damon und Ben Affleck inszeniert. Da gibt es bestimmt eine ganz interessante Geschichte dahinter, wie die beiden inszeniert haben, die ja lange schon befreundet sind und die ja auch so ihre ganzen Freunde mit ins Boot geholt haben. Den Casey Affleck, den jüngeren Bruder von Ben Affleck. Ja. Und genau, und dann Robin Williams. Und ich habe ihn in sehr guter Erinnerung. Ich bin voll gespannt. Mal schauen, was wir Neues vielleicht auch in diesem Film entdecken. Ja, 1997 Erscheinungsjahr. Naja, schon eine Weile her jetzt auch inzwischen. Also dann, guckt euch nochmal Good Will Hunting an. Mhm. Und wir freuen uns auf die nächsten 200 Episoden mit euch. Bis dahin. Ciao. Ciao.